In dem abgelegenen Tagungshaus haben sich diese Männer versammelt. Nicht zum Zeitvertreib, sondern wegen eines ernsthaften Problems. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Und jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Fass an. Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar! Und jetzt machen wir mit. Dieter! Ja. Dieter! Speicherkarte für Handy geholt, also nicht Speicherkarte, das ist so ein kleiner Stick von SanDisk. Den steckt man unten in Lightning rein und dann habe ich jetzt auf einmal nochmal 64 GB drauf. Für den Urlaub, für Videos. Ja, wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich wusste auch nicht, ist das Apple, aber es ist kein Apple-Produkt. Nee, es ist ein SanDisk-Produkt. Ja, hast du ja gesagt, stimmt. Aber ja. Das ist ja krass. Wusste ich nicht. Und das funktioniert krass, einwandfrei? Ja. Ja, doch, wirklich. Es wird als irgendwie, musst du dir so eine SanDisk-App runterladen und dann schiebst du das da drauf. Kannst du auswählen, klack, klack, klack und bum, bum, bum. Also das ist wirklich geil. Super, ich bin begeistert. Das ist sehr geil. Ich habe mir ja ein Schnäppchen gemacht. Ich habe mir jetzt einen tollen Bluetooth-Lautsprecher geholt, meinen allerersten. Und der ist auch top. Ich habe auch einen guten, ich habe einen Bose, der war relativ teuer, aber geil, ist richtig geil. Den habe ich auch schon 3 oder 4 Jahre. Die halten ewig, diese Bose-Sachen. Ich habe mir auch was aus Alu und so geholt, von Blaupunkt. Schön. So, schön, richtig schön. Ja. Oh, sehr gut. Mhm. Und da waren die Autos auch von Blaupunkt. Aber ob wir jetzt schon drauf sind oder nicht, Ricky und auch Chris, ich muss ja, das ist zu meiner Gestande, gestehen. In den letzten Tagen und Wochen schreibt ihr auch darüber, also Ricky vermehrt und du lässt dich darüber aus. Chris. Kann ja nicht schreiben, nee. Und, ich lasse schreiben. Ja, natürlich, du hast da ja auch jemanden für. Aber ich muss ja sagen, ich reagiere manchmal ein bisschen über, wenn Leute Sachen aus dem Internet nicht wissen. Weißt du, wenn ich mich mit Leuten so unterhalte und dann über das Drachengame oder über den Drachenlord sprechen will und die wissen noch nicht mal, wer der Drachenlord ist, denke ich immer, die leben hinterm Mond. Nee, die gucken halt nur nicht wie ich jeden Tag 3 Stunden YouTube. Aber mal eine Frage. Dieses ganze Hashtag TK-Schland, Hasscup, bla bla bla. Ich weiß nicht, worum es da geht. Ich weiß auch nicht. Klärt mich da mal auf. Klärt dich da mal auf, bitte. Ich weiß nicht, ich kann da nicht aufklären. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nur, dass da fette Menschen mitmachen. Ricky? Und dass wir nächstes Jahr den invaden. Ja, also Ricky, wenn ich das richtig mitverfolgt habe, einfach eine Veranstaltung oder ja, ein Stell-Dich-Ein, so würde ich sagen. Da treffen sich diverse Leute, die sonst auf Twitter miteinander kommunizieren, Schwerpunkt okay. Fußball. Und verleben da einfach ein sehr, sehr amüsantes Wochenende. Also da ist ein kleines Rahmenprogramm. Es gibt so ein Hobby-Fußballturnier, nenne ich es jetzt einfach mal. Allerdings, was ich cool fand, die haben das diesmal in diesem alten Dortmund-Stadion ausgetragen. Das finde ich schon cool, wenn du da sowas machst. Mhm. Direkt neben der Signal Dental-Arena. Sind so Dünepark. Ja, genau da daneben haben sie das gemacht. Und dann gibt es da noch so, wie haben sie es genannt, dieser Bütchentour oder irgendwie. Also wo du dann durch Dortmund tingelst und dann so legendäre Bütchen da durchkämpfst und halt immer mal ein Bier zischt und ja. Finde ich tendenziell sehr interessant, würde ich aber nicht mit den fetten Menschen da machen, würde ich dann lieber mit euch machen. Ja, die sind aber, also der Großteil, ich kenne ja nicht alle. Ja. Und damit hat auch dieser Hashtag zu tun, oder was? Tickerschland, so nennt sich diese Veranstaltung, kommt irgendwie von ja, das kommt aus England oder so oder von mir aus auch woanders her. Ich wusste nicht, worüber da gesprochen wird, ganz ehrlich. Aber man kann es so zusammenfassen, dass sich da die Jungs und Mädels von Twitter treffen, die darüber reden so und da Spaß haben an dem Tag. Und, ach so, okay. Ja, es ist halt eine schöne Vernetzung. Also jeder, der da war, schwärmt davon. Und, ja, hört sich auch gut an. Wie gesagt, ich kenne ja nicht alle Leute, aber die Leute, die darüber schreiben, die finde ich eigentlich ganz interessant. Also die würde ich schon dann auch mal mit denen Bier trinken wollen. Also das. Naja, für die ist es wahrscheinlich auch schon ein Event, wenn die mal nachts um 8:15 in Späti gehen. Da schreibt der Twitter die wahrscheinlich auch ein halbes Jahr von. Also, ich wollte mal gerne in Späti gehen. Ist das jedes Jahr woanders in einer anderen Stadt? Ja, so habe ich es verstanden. Und das Geile ist, es soll dieses Jahr sogar, oder vielleicht, ich weiß nicht, ob es der erste oder der zweite ist, sondern es soll einen TK Christmas geben. Und zwar in Hannover. Und jetzt kommst du. Wo? Ein TK was? Christmas. Ja, Weihnachten. Christmas. Ja, aber Christmas. Ja, ja. In Hannover. Singgag hab ich. Ja. Ja. Also da soll es aber nicht über 2 Tage gehen. Finde ich auch ganz gut. Ja, also ich finde das, ich war sehr neidisch, muss ich sagen, obwohl ich auch im Urlaub war, aber es war mein Abreisetag, also von daher war es jetzt nicht so, dass ich da jetzt allzu viel davon gehabt hätte, wenn ich da noch einen Tag länger geblieben wäre. Aber ich habe das so gesehen. Was ist denn bei diesem TK Christmas? Ist da auch ein Fußballturnier, Indoor-Soccer-Park? Bei uns ist der größte Indoor-Soccer-Park in Garbsen abgebrannt, bis auf die Grundfeste. Super krass, ja, krasse Bilder. Also, diejenige, die das anleiert, ich glaube, die hat kein Fußballturnier vorgesehen. Ist, wenn ich mich richtig erinnere, ist es so, dass man hinfährt, dann irgendwie sich einen reinlötet ordentlich, am nächsten Morgen frühstückt und sich dann nochmal einen reinlötet und dann wieder abreißt. Also ich habe es jetzt einfach mal ein bisschen kürzer zusammengefasst. Also ihr könnt gerne bei mir wohnen. Klingt nach einem Standardwochenende bei mir, aber... Wollte ich gerade meinen, ja, nur wenn ohne... Ja, aber jetzt mal im Ernst, so schlecht klingt das wirklich nicht. Weil, Menschen halt. Ja, damit kommt man schon klar, aber diese fremden Menschen sind ja alle so, dass sie auch selbst dann eher andere fremde Menschen nicht mögen, außer die, mit denen sie auf Twitter in einer Art und Weise kommunizieren können. Denn dieser Miek, die bestimmt, aber du musst ja auch mal so sehen, dieser ganze Twitter- und Social-Media-Mikrokosmos, der ist schon ganz cool, weil man verbringt mit diesen Leuten und teilt mit diesen Menschen manchmal viel mehr als mit Menschen seiner eigenen Umgebung. Das ist schon ganz cool, also ich kann das schon nachvollziehen. Also ich gehe da alleine nie im Leben hin. Wenn ihr kommen wollt, ihr könnt hier gerne schlafen, aber ich gehe da alleine nicht hin, wenn ihr da irgendwie Ambitionen habt, dass ich da eine große Berichterstattung investigativ mache oder so, das wird nicht. Ja, ich möchte mir absolut nicht vorstellen. Also da bist du da völlig falscher Mensch, das ist mir klar. Du hast ja da auch niemanden, den du mir ein paar Kisten unter das T-Shirt schieben. Nee, du hast ja jetzt auch niemanden, den du da direkt ansprechen würdest, weil also im Gegensatz zu mir folgst du ja, glaube ich, gar niemanden, der da irgendwie eine. Ja. Ich muss aber sagen, ich mag diese kleine Blockanimation sehr gerne bei Twitter. Ich blocke jetzt sehr gerne Sachen bei Twitter. Ja, heute als auch ein Rasenfick. Ja, aber da habe ich ja schon geschrieben. Das zeigt natürlich jetzt nicht unbedingt. Wieso drücke ich es durchaus aus? Ja, nichtsdestotrotz habe ich ein Leben im Gegensatz zu denen. Bei denen, deren Leben ist halt über Claudio Pizarro zu diskutieren, ob er noch eine Saison dranhängt. Ja, da muss man ja ehrlich mal sagen, wahrscheinlich hast du noch nie reingehört, weil es ist nur einer. Und der lebt halt davon. Der lebt halt davon, genau. Und macht das auf eine Art und Weise hervorragend, wie es mir selten untergelaufen ist oder über den Weg gelaufen ist. Weil letzten Endes ist das so komplex, über was der sich da alles informiert und mit was für einer Eloquenz er das dann rüberbringen kann. Und das nötigt mir schon eine Menge Respekt ab. Also ist halt einfach so. Weil ich habe ja mal Ähnliches gemacht, als ich versucht habe, die komplette MMA-UFC-Szene da regelmäßig zu begleiten. Und das ist ja dann nochmal deutlich mehr, wenn du mal so eine komplette Fußballgeschichte da einfach wirklich begleiten möchtest. Und das Ganze auch noch in gut. Und das nötigt mir schon viel Respekt ab. Und aus meiner Sicht. Ich habe mal eine Fachfrage. Ja, sofort. Aus meiner Sicht. Jeder, der einen Fußball-Podcast sucht, ja, also ich unterscheide jetzt zwischen so einem Quatsch, was wir machen, und richtigen Fußball-Podcast, der kommt halt an der Schlusskonferenz vom Rasenfunk nicht vorbei. Ja. Das muss einem natürlich gefallen und ich kann mir schon vorstellen, dass es da genügend gibt, die haben keinen Bock darauf. Aber wie gesagt, für Leute, die Interesse haben am Produkt Fußball und an, vor allen Dingen, was mir am besten gefällt, sind halt die Gäste, die er sich einlädt, zum einen Journalisten, zum anderen Fans, weil man dann immer eine schöne Sichtweise von eben diversen Leuten bekommt. Ich hätte gerne mal Tom Beyer im Podcast. War der nicht neulich irgendwo? Tom Beyer, keine Ahnung. Nee, das war der andere. Bei Sky, und da mache ich aus. Nee, das war ein anderer. Nee, aber was ich zum Beispiel gemacht habe, ich habe mir die kompletten 25 Stunden vom Rasenfunk Royal angehört. Das ist einfach großartig. Da quatscht er halt mit jedem oder ja mit Fans von jedem Verein, dazu noch mit den Colinas Erben da über Schiedsrichterleistungen und so. Und es ist nicht eine Sekunde langweilig, obwohl natürlich die meisten Vereine mich überhaupt nicht interessieren. Aber mich interessiert das, was drumherum passiert. Also was sozusagen abseits vom Sky-Programm hinter diesen Vereinen dann alles noch los war. Noch interessanter als das, was Sky bringt. Ja, das ist ja eben das Problem. Du guckst Sky und denkst so eine Scheiße und schaltest gleich wieder weg, weil halt absoluter Bullshit nur gesendet wird. Aber wenn du dann halt wirklich mal so ein paar, ob es jetzt eine Boulevardgeschichte ist oder dann halt wirklich irgendwie aber so tragische Geschichten, dass sich irgendwie ein Talent, von dem du unter Umständen gar nicht was mitbekommen hast, sich verletzt hat oder so, irgendwie sowas. Ich finde es halt wahnsinnig interessant. Ja, ist halt, gefällt mir. Aber es ist ja okay, muss ja nicht jeder gut finden, Chris. Aber hör mal rein, du verlierst ja nichts. Jetzt zum Beispiel. Ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie es geht. Ich habe jetzt aber mal eine Fachfrage. Es gibt doch noch Diesellokomotiven, oder? Ja. Die Frage habe ich mir gestellt. Wenn die in Großstädte einfahren, brauchen die auch eine Umweltplakette? Ich meine das jetzt wirklich ernst. Ja. Nee, sag mal jetzt im Ernst. Ne, eine Umweltplakette brauchen sie nicht. Ja, haben die ich, auch denke, so ich denke, dass die, dass dieser Personenverkehr, der davon gezogen wird, beziehungsweise die Waren, die davon gezogen werden, in irgendeiner Weise Sondergenehmigungen haben. Also, dass Punkt. Du Dieselloks, okay. die Personenwagen ziehen, irgendwo siehst, schieße ich fast aus. Ja, natürlich. Ich denke, das werden alles E-Loks sein. Die meisten Dieselloks werden, denke ich mal, zum Rangierbetrieb eingesetzt und wahrscheinlich dann überhaupt, wenn dann so schwere Güterwaggons gezogen werden müssen oder so. Ich bin mir da deswegen so unsicher, weil ich hier bei uns schon lange keine mehr gesehen habe, aber als ich jetzt in Südtirol war, habe ich ja komplett auf mein Auto verzichtet. Also ich habe es da abgestellt und bin dann eigentlich, außer vielleicht mal kurz runter zum Bäcker oder so, aber sonst nur mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren, weil interessanterweise ist es in Südtirol super leicht, ständig mit öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwo hinzukommen. Das ist man auch irgendwie... Komisch, dass das überall funktioniert, außer bei uns. Ne? Mein geilstes Erlebnis war, als ich vom 3000er, ja, ich war mit einem 3000er in eine Gondel eingestiegen, bin da runtergefahren, in der Gondel hatte ich WLAN. Dann kam ich unten an, habe mich in den Bus gesetzt, hatte WLAN. Dann habe ich mich in den Zug gesetzt und hatte WLAN und war dann irgendwann in Bozen. Und da habe ich mir so gedacht, das gibt's einfach nicht, dass ich tatsächlich von einem 3000 Meter hohen Berg bis nach Bozen, das ist dann, was weiß ich, eine Wegstrecke von 2 Stunden gewesen, einfach mal komplett mit freiem WLAN und vollem Ausschlag durch die Gegend fahren kann. Und in Deutschland ist es einfach nicht machbar, nur ein normales Netz irgendwo zu finden. Ist unglaublich. Aber das ist doch genau das mit dem Thema, genau wie Sky Q es jetzt macht, dass Sachen, die völlig normal sind, dass Sachen, die völlig normal sind und die schon lange auf anderen Plattformen funktionieren, als was Tolles zu verkaufen. Mhm. Das macht man in Deutschland zum Beispiel bei McDonald's, wo man ja jetzt 2 Stunden kostenloses WLAN hat. Ja, wie ist es denn? Muss man danach zahlen oder fliegt man einfach raus? Ich glaube, man fliegt einfach raus. Man wird einfach gewählt, aufzustehen und zu gehen. Und merkt er sich meine IP-Adresse, gibt's sowas? Also merkt er sich dann, dass ich schon mal da war und sagt dann, nee, du, also vor 13 Stunden hast du hier schon mal, also, aber ganz schnell. Gehst du rüber zu Burger King, da kriegst du noch mal eine halbe Minute oder so. Aber Chris, du hast ja abgewählt, habe ich gehört. Ich wurde auf der Arbeit angerufen von einem alten, knatterigen Sky-Mitarbeiter. Und ich habe ihm auch direkt zum Eingang gesagt, ich bin gerade auf der Arbeit, ist gerade schlecht. Hat ihn gar nicht interessiert. War auch nichts los. Also ist, im Prinzip war es ein ganz normaler Arbeitstag. Also ich habe grundsätzlich immer Zeit, so 3-4 Stunden auf der Arbeit zu telefonieren. Und er fragte mich, ob ich Lust auf Sky Q oder ob ich Sky Q kenne. Habe ich gesagt, ich habe das ein bisschen, ist ja, kann man ja gar nicht mitbekommen, wenn man Sky-Kunde ist oder so. Habe ich schon ein bisschen mitbekommen, aber interessiert mich nicht. Ja, aber. Und dann hat er irgendwas runtergerattert, was das für Assets hat, die man unbedingt braucht. Habe ich gesagt, ich gucke halt original, weiß ich nicht, in einer Woche. Eine Stunde Fernsehen, habe ich gesagt. Ich habe jetzt ein Kind, das ist 11 Monate alt. Da hat man dann fast noch weniger Zeit. Ja, da hat er mir dann erzählt, dass es doch aber auch gut sei, wenn man sich einfach mal die Freizeit nimmt oder die Zeit nimmt, auch mal Fernsehen zu gucken, auch einfach mal ablässt von dem Stress mit dem Kind. Habe ich gesagt, für mich ist das kein Stress. Ich mag mein Kind, habe ich gesagt. Ne? Naja, aber nächstes Jahr dann, ne? Habe ich gesagt, oh, nächstes Jahr habe ich auch noch ein Kind. Und dann waren wir schon in dieser Spirale, wo wir beide dachten, ah, fuck, er muss irgendwie höflich bleiben und ich habe ihn gehasst. Und ja, die Diskussion ging relativ lang und dann hat er doch patzigerweise mir einen schönen Tag gewünscht und hat gesagt, tschüss. War das, hat er aufgelegt? Dürfen sie eigentlich nicht, ne? Ja, genau, das weiß ich eben nicht, ob sie es nicht dürfen oder ob das nur so eine Urban Myth ist. Also ich bin mir nicht sicher. Auch schon mal, ich habe das aus Quelle einesjenigen, der im Telefoncenter gearbeitet hat, wo mir gesagt wurde, dass eventuelle Provisionen bei einem Auflegen des Service-Mitarbeiters flöten gehen. Okay. Mhm. Das heißt, er darf auflegen, aber unter Umständen kriegt er dann keine Kohle. Richtig. Ja, so kann man seine Mitarbeiter auch bei Laune halten. Also, ja, auch, ja. Ja, allein solche Methoden. Wollen dir wahrscheinlich auch vorbeugen, dass du 50 Leute anrufst und einfach nach einer Sekunde wieder auflegst. Also daran wird wahrscheinlich zum einen eine Badass-Tour sein, dass du dann keine Provision kriegst oder keinen Bonus oder sowas, aber auch natürlich, dass die Leute auch sich wirklich investieren in das Gespräch. Aber Nee, war ein komisches Gespräch. Bei Skyne sage ich dir klipp und klar, die haben echt einen Schuss nicht mehr gehört und ich bin mir fast sicher, dass es die in 10 Jahren in der Form nicht mehr geben wird. Das kann sich niemals durchsetzen. Alles, was die tun, ist total gegen den Vorlieben, die eigentlich jetzt von den Leuten, so sag ich mal, erreicht werden sollten. Nämlich da Flexibilität. Dann vor allem diese Nummer wirklich mit diesem, wie sie jetzt auf einmal das Internet entdecken. Ja, dabei braucht ihre verfickte Box immer noch 3 Wochen, bis sie nach oben gefahren. Weißt du, da denke ich, was hast du denn da für einen Prozess dahinter laufen, dass die Box immer 3 Wochen braucht, bis das endlich mal losgeht. Ich bin aus dem Urlaub wieder gekommen, hab meine Box davor ausgesteckt gehabt, hier wegen Blitzschlag und so ein Scheiß, das muss ich die Kacke ja noch bezahlen. Und dann stecke ich die ein. Dann steht irgendwie 2 Stunden dran, ja, hier irgendwas Update, Sendo EPG-Update oder so. EPG-Update, ja. Und dann habe ich es ausgesteckt und seitdem habe ich es auch nicht mehr eingesteckt. Also ich verabscheue Sky, ich habe es ja auch gekündigt, ich muss aber noch durchhalten und zwar bis Ende diesen Monat. Und dann hoffe ich, dass ich das irgendwie gewuppt kriege, ganz auf Sky komm, kann ich nicht verzichten. Ich werde dann halt so mit Sky-Ticket noch ein bisschen hantieren müssen. Arbeiten. Aber Sky das an sich... Das kannst du dann über Apple TV, ne? Ja, oder PlayStation halt, ja. Oh ja, also ich bin ja seit 1.6. jetzt Sky los. Sky frei heißt das. Ist Sky frei, ja. Und muss ganz ehrlich sagen, da ich ja, wie ich auch auf Twitter geschrieben habe, ich lebe noch, was komisch ist. Aber man guckt sich natürlich nach Alternativsachen um. Und für mich sind halt Seriensender wichtig. Ja, also ich möchte schon gerne weiter Serien gucken. Das wäre zum Beispiel mit Ticket möglich, aber ich habe das ja schon mal angemerkt, ich kriege für 19,95 Big TV über die Telekom und da sind auch die Sender wie Fox, 13th Street und den ganzen Rotz dabei. Und als ich das dem Sky-Mitarbeiter, der sich natürlich nach Vertragsende nochmal gemeldet hat, bei mir dann anmerkte und sagte, ja, passen Sie auf, wir haben jetzt das beste Angebot für Sie, das könnten so auf die Art, das könnten Sie gar nicht ablehnen. Also wenn Sie das ablehnen, dann sind Sie ja selber schon 29,95 für 2 Jahre. So. Hast du gemacht? Nein! Nee, das ist, also ich nutze Sky wirklich auch nur für Fußball, alles andere, ich wüsste halt gar nicht, wann ich das gucken sollte, so wie Chris. Genau, so sieht es nämlich aus. Bei mir ist es geht halt nicht mehr. Ja, auch bei dieses Amazon Prime oder Netflix. Wir haben jetzt mal geschafft, die erste Folge The Rain zu gucken. Ja, für einen Zehner, das ist auch nochmal anders. Und vor allen Dingen, ich kann es monatlich kündigen. Weißt du, Netflix genau. Juckt mich halt nicht. Denn wenn ich wirklich überhaupt keinen Bock mehr habe, dann zahle ich noch 2 Monate und kündige dann nach dem 3. So, weil ich dann merke, okay, du guckst es ja gar nicht mehr. Aber bei Sky, da musst du ja gleich, wie der Pocho sagt, hier 2 Jahre unterschreiben. Vor allen Dingen, wenn du jetzt dieses Ultra-HD möchtest. Ja, das weiß ja jeder, Ultra-HD kostet ja praktisch mehr. Ist ja klar. Das Signal ist ja dicker, sozusagen. Da müssen die praktisch, brauchen die mehr schwerer, Platz. Schwerer. Schwerer ist es, das stimmt. Schwerer. Und das aber sind C-flüssig. Tara-Kosten sind das. Das sind Tara-Kosten. Ja, das sind Tara-Kosten, genau. Diese ganze Scheiße auch mit dieser, was hier RTL und so macht, dass du für HD bezahlen sollst. Das ist so rückständig. Ich weiß gar nicht, ob es in anderen Ländern auch gibt. Ich weiß es wirklich nicht, aber das ist so behindert, dass du sagst, hier, ihr bezahlt jetzt aber, wenn ihr RTL, ja, gucke ich zwar eh nie, aber wenn du RTL in HD gucken möchtest, dann wären aber, was weiß ich, ein paar Euro fällig. Das verstehe ich nicht, sowas. Also. Nee. Ich habe jetzt mal eine Frage an Pocho, den Serienkönig. Ich habe Lilly gesagt, also ich habe dem auch am Telefon gesagt, dass sie mich bitte nicht mehr belästigen sollen und mich nicht mehr anrufen sollen. Wird nicht passieren, ist ja völlig klar. Ja. Ich habe es an Lilly gesagt, dass ich brauche es nicht. Aber dann hat sie gesagt, oh, aber RTL Passion. Weil, ja, klar, da kommt weil GZSZ Abend. Alles, was zählt und GZSZ kommt dann einen Tag früher. Ja, ja, klar. Pocho, jetzt die Frage an dich. Gibt es das irgendwo anders, RTL Passion? Das wird auch über die Telekom-Dings laufen. Wir sind bei Telekom, ja, dann werden wir das wahrscheinlich auch machen. Dann guck dir mal, warte, ich such's dir nochmal raus, aber ja, das müsste da drüber laufen. Solange der Potsche sucht, ja, bitte, möchte ich bitte meine Entrüstung hier ausdrücken. Und zwar, es ist ja so eine Art Fußball-Podcast, muss man sagen. Deswegen möchte ich gleich mal auf mein Lieblingsthema überleiten. Und zwar, ihr werdet es mitbekommen haben, wie heißt der? Karius, Loris Karius. Ja, oh. Der arme Mann. Der wurde von Sergio Ramos nicht nur schwer attackiert, sondern nachträglich dann auch noch verhöhnt. Ja. Ja. Und für Firmino auch. Auch. Hast du das mitbekommen? Also, irgendwas, ja, ich habe es nicht mehr durchgelesen, weil ich das so albern fand. Also ich habe es irgendwann einfach nicht mehr mitverfolgt. Ich fand es einfach ein bisschen albern. Also ich muss mal kurz dazu sagen, ich fand das ja auch wahnsinnig schade bei diesem Finale, dass Liverpool für ein verhältnismäßig gutes Spiel nicht belohnt wurde und dass der Salah sich da auch noch verletzt und so. Alles Kacke, ja. Und den Madrilenen gönne ich es wirklich von allen Mannschaften am wenigsten, dass die da jetzt nochmal den Titel gewinnen. Aber diese Ramos-Nummer, also belehrt mich, wenn es nicht so ist, aber ist das nicht eine Nummer, die wir mehrfach an jedem Bundesligaspieltag so in der Art auch miterleben, nur nicht mit so krassen Folgen? Also, weil ich glaube übrigens, dass es schon sein kann, dass sich Karius dann eine schwere Gehirnerschütterung zugezogen hat. Übrigens aber die Erklärung, nur mal damit die Fachleute bei Sky endlich mal ein bisschen Durchblick haben, was eigentlich eine Gehirnerschütterung ist. Überhaupt das, ich habe das Gefühl, dass viele, die darüber schreiben, überhaupt keine Ahnung haben, was eine Gehirnerschütterung ist oder wie man sich die zuzieht. Es bedeutet nicht, dass man einen Schlag gegen den Kopf bekommt, eine Gehirnerschütterung. Es geht da wirklich nur darum, wie das Gehirn sich im Kopf bewegt. Also du kannst auch eine Gehirnerschütterung bekommen, wenn du einen Schlag gegen die Brust bekommst und dein Kopf praktisch gegenfedert sozusagen. Also das müsste man ja auch erstmal erklären. Es kann ja zum Beispiel auch sein, dass er sich beim Training schon mal irgendwie gestoßen hat und dass der Schlag von Ramos dann nur noch den Effekt verstärkt hat. Weil das ist durchaus möglich, wenn du mit einer leichten Gehirnerschütterung ins Spiel gehst, hat natürlich so ein Treffer gegen den Kopf viel größere Auswirkungen, als wäre er kerngesund. Könnte man ja auch mal so in den Raum stellen. So. Natürlich sehr ritterlich, wie du das erzählst von deinem güldenen Ross, aber darum geht's doch gar nicht. Mir schon, weil es geht doch verstehen wir alle. Ich finde das auch wirklich aus deinem MMA-Background finde ich das hochinteressant, aber dieser Ellbogencheck gegen die Rübe von Karius, die war schon so, dass man schon da eine Schlagzeile drum wickeln kann, dass da eine Gehirnerschütterung rausrührt. Das ist, glaube ich, der Aufhänger. Ja, da bin ich absolut bei dir. Ja, und das war auch unsportlich und muss normal geahndet werden. Also den ersten, den ich hier angehen würde, ist aus meiner Sicht der Schiri, beziehungsweise die Schiedsrichter. Kein Mensch hat das gesehen. Und es gibt, hören wir ja jedes Mal, es gibt ja diesen Quatschkopf, der sich hinter der Linie auch noch aufhält und dann einen Blick drauf werfen soll, was vor ihm passiert. Und ich meine, das hört man ja auch ein Stück weit. Wenn einer so einen Schlag gegen die Birne bekommt, das hörst du. Also ist jedenfalls meine Meinung. Vielleicht unterschätze ich da auch die Lautstärke im Stadion. Kann ich schwer einschätzen jetzt. Aber ich kann jetzt nur davon sprechen, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade bei einer MMA-Veranstaltung bin und jemand, weißt du, wie soll man sagen, die greifen sich nur hart, ja, dann hörst du schon dieses Klatschen einfach und gut, wie gesagt, es kann sein, es war zu laut, vielleicht wurde noch geschrien oder weiß der Kuckuck, lass ich durchgehen. Ich finde auch, dass man darüber diskutiert, dass das unsportlich war, finde ich auch überhaupt nicht schlimm, aber dass man danach sagt, ja, das könnte man vielleicht jetzt so sehen, dass man das Spiel wiederholen sollte und so, das ist mir einfach ein Stück weit drüber. Ja, also ich für mich ist das ganz klar eine Unsportlichkeit, ich finde das klar, gar keine Frage, sowas muss eigentlich geahndet werden von den Schiedsrichtern. Muss man sich natürlich fragen, wie kann es eigentlich sein, dass das kein Schiedsrichter mitbekommt? Wie kann es auch sein, dass Ramos bei so einem Fall wie gegen Salah keine gelbe Karte bekommt? War es nicht so? Der hat doch keine gelbe Karte bekommen, oder? Nee, hat nichts bekommen. So, Im Nachhinein wurde auch nicht ermittelt. Ich meine, im Nachhinein finde ich es schwierig, da kann ich mit Tatsachenentscheidungen dann noch leben, aber das muss doch, also, habt ihr das Spiel gesehen? Habt ihr das Foul gesehen? Ja, sicher. So, klar. Und was war da deine erste Reaktion? Das hast du doch sofort gesagt, Alter, das könnte vielleicht sogar rot werden. Also ich habe sofort gedacht, das war so eine harte Aktion. Also gelb war mir ganz klar. Und da habe ich so gedacht, wenn jetzt hier so ein Felix Brüch steht, der kann unter Umständen auch gleich mal ein Statement setzen. Aber ja. Das Schlimme ist ja, das tun sie nicht. Wenn diese Schiedsrichter-Experten dann auch, das ist ja auch so ein Grund. Ist euch mal aufgefallen, also das ist wirklich ein Teilgrund gewesen in der Berichterstattung, die ich als Geil nicht mehr ertragen kann. Wenn diese Schiedsrichtermeinung dazu gefragt wird, dann wird nämlich Folgendes gemacht. Der Moderator des Spiels sagt, Markus Merk, hier. Dieter Merk. Diese Szene, war das ein klares Handspiel? Dann kriegt Dieter Markus Merk 3.000 Euro am Abend oder was auch immer dafür, dass er sagt, ja. Wieso kriegt er dafür Geld? So, der kommt da ja nicht umsonst hin. Glaube ich auch nicht, nee. Ja gut, okay, da muss man aber dann noch dazu sagen, selbst wenn das nicht so wäre, ist es natürlich immer so eine Sache, wenn du einfach so eine Zeitlupe vorgespielt bekommst, die dann schnell analysieren sollst, da fehlt ja manchmal dann auch einfach noch, eigentlich musst du ja die Sicht des Schiedsrichters und der Linienrichter mitbeurteilen, weil es ist ja nicht nur einer, der den Fehler macht, es sind ja mehrere. Aber du sagst, dass die Schiedsrichter das nicht mitbekommen. Erstens ist Ramos das nicht erst seit dem Champions League-Finale. Ich sage nicht, dass sie es nicht mitbekommen. Ich frage mich, warum da nichts passiert. Ja, warum sie es nicht mitbekommen. Das wir regen uns seit Anbeginn unserer Zeitrechnung hier bei Dieter über den Videoassistenten auf. Alle drei. Der eine mehr, der andere weniger. Dann haben wir wieder einen Moment, wo wir sagen, ja, okay, es muss ja und so weiter. So, aber in der letzten Saison wirkt es immer so, dass die auf ihrem hohen Ross saßen und sagten, ja, wir sind aber der Videoschiedsrichter und wir haben die Hoheitsgewalt. So, warum geht jetzt der von mir unglaublich unterschätzte und von mir fast gehasste DFB-Präsident Dr. Grindel hin und sagt, ja, also der Videoassistent, der wurde schon zu häufig eingesetzt. Was ist das denn für eine Doppelmoral und Unterwanderung des eigenen Dienstes? Moment, Poggio, es regt dich nicht so auf. Das müssen wir mal langsam machen. Ja. Sind wir erstmal von dem Ramos-Ding weggekommen. Da ist ja klar, Champions League nutzt diesen Videobeweis nicht. Von daher ist es müßig, darüber zu diskutieren. Im Prinzip bin ich immer nach dieser Saison absolut dagegen, mit einem Videobeweis zu arbeiten, zumindest mit dem, wie er jetzt momentan zur Verfügung steht. Und jetzt zu dieser Grindel-Geschichte da bin ich, im ersten Moment gebe ich dir recht, wo ich mir so denke, erstens mal klingt er schon ein bisschen merkwürdig, was er da so sagt, aber auf der anderen Seite denke ich mir dann wieder, wenn das dann zur Folge hat, dass man sich jetzt ransetzt und versucht, das ganze Ding weiter zu optimieren und es wird wirklich besser, dann ist es ja im Prinzip nicht falsch, was er sagt, dass der Videobeweis zu häufig bemüht wurde. Und eigentlich, ich auch nicht gesagt. Du kannst ja den Videobeweis, oder das ist ja, haben wir ja gelernt, das ist ja der Assistent, den kannst du ja fast eigentlich gar nicht zu oft einsetzen, weil er ja unter strengen, mehr oder weniger strengen Auflagen überhaupt erst zum Einsatz kommen darf. Also da gibt es ja irgendwie nur so 3 oder 4 Felder, wo der wirklich eingesetzt werden darf. Tor und Abseits, Tätigkeit, klare Fehlentscheidung beim Elfmeter oder sowas. Also das ist ja schon relativ eng gesteckt. Also du kannst ja jetzt nicht sagen... Es wird aber so nicht umgesetzt, ne? Das kann ich jetzt, warte mal, jetzt muss ich mal überlegen, wird das so nicht umgesetzt? Also sagen wir mal so, ich weiß, was du wahrscheinlich meinst, dass das nicht richtig zu erkennen ist, welche Linie die fahren. Genau. Ja, genau. Da gebe ich dir recht. Aber ich glaube, dass jeder Videoassistent, ob der jetzt, also das ist ganz schwierig darüber zu diskutieren, weil du weißt ja auch manchmal nicht, wann der Videoassistent was gemacht hat, dem Schiedsrichter was aufs Ohr gesagt hat, ohne dass wir davon mitbekommen. Das ist ja auch nochmal so ein Problem. Eigentlich, die fehlende Transparenz da drin ist. Ja, in der heutigen Zeit der Technik müsstest du es eigentlich so machen, dass der Videoassistent in Köln einen Knopf drückt, der ein Signal ans Fernsehbild wiedergibt, das dann irgendwo in der Ecke kurz leuchtet, Videoassistent hat sich eingeschaltet. Ja. Das bedeutet jetzt nicht gleich, dass irgendwas revidiert wird, nur dass er mit dem Schiedsrichter auf dem Platz kommuniziert. Da fängt es ja eigentlich schon an, dass du verstehst, okay, weil manchmal fragst du dich ja auch, ja, warum sagt denn der Videoassistent hier nichts? Und wenn du aber den Hinweis hättest, der hat sich's angeschaut, dann weißt du zumindest, okay, er hat die Situation halt anders ausgelegt, dann können wir darüber diskutieren, ob das falsch oder richtig ist. Aber es ist das ganz ist ja auch in jeder anderen Sportart so. Ja. Das ist ja auch dieses Under Investigation, wie es im Motorsport und so weiter ist. Wird ja überall kommuniziert. Aber nicht im Fußball. Ja, also das ist für mich das Hauptproblem. Was gerade einer macht, ziemlich heftig rüber oder geht's noch? Hier bohrt gerade einer bei mir, sonst muss ich mich zwischendurch muten. Also. Nee. Aber das ist für mich das Hauptproblem, dass es ganz undurchsichtig ist, ob es schon irgendwie einen Kontakt gab zwischen Schiedsrichter und Köller und Köln. Oder sehen die das jetzt einfach komplett anders? Dann gibt es aber wiederum so ganz krasse Fälle wie im DFB-Pokalfinale, wo du dir halt auch denkst, also eigentlich war das i-Tüpfelchen auf diese Videoassistentensaison. Ja? Das ist zum Schluss der wahrscheinlich mit klarste Elfmeter, den es überhaupt, also allein, dass das der Schiedsrichter nicht sieht, ist für mich schon skandalös. Da hätten wir schon ohne Videoassistent stundenlang drüber diskutiert. Linienrichter und Schiedsrichter erkennt das nicht als faul. Und dann guckt der Typ sich das an und sagt, ja, also klar, es war zwar ein Impact da, aber der war nicht so stark, wie es dann letzten Endes, der Spieler hat mehr daraus gemacht, als eigentlich nötig. Das ist auch eine Erklärung, also da fehlen dir einfach die Worte. Also, da kannst du halt auch nicht drauf antworten. Da hast du eine Ohnmacht, mit der du dagegen überstehst, wo du denkst, ja Moment, jedes Argument, das ich jetzt bringe, bringt die Diskussion nicht weiter. Es hat mich nur deswegen nicht so sehr gestört, weil es halt in dem Fall mal dem Underdog zugunsten kam. Natürlich. Und ich glaube, so ging es vielen. Wenn das andersrum gewesen wäre und Frankfurt hätte die Situation gehabt. Wäre viel größer gewesen. Das glaube ich auch. Dann wäre richtig was los gewesen. Aber so haben sich bestimmt viele gedacht. Da hätten wir aber MeToo gehabt. Das sage ich dir aber. Und so haben sich viele gedacht, ach, die Bayern, die haben es auch mal verdient, weil die kriegen ja sonst immer irgendwie in der letzten Minute einen Elfmeter oder so. Das ist ja so das gängige Klischee, was ja nicht stimmt, aber es ist... Leider Gottes, so in den Köpfen mittlerweile drin. Ja, aber Videoassistent, das wird eine interessante Weiterentwicklung werden. Ich hoffe einfach, dass das über die Warte mal bei der WM ab. Ja, ich vertrete weiter die Meinung, dass das alles völlig reibungslos funktioniert und wir einfach nur erkennen, was wir für behinderte Schiedsrichter da am Berg haben. Meinst du wirklich, sowas kommt, nein, dass er plötzlich nicht einmal darüber diskutiert wird und dann wir merken, nee, ne? Weil fast keine Entscheidung schwarz oder weiß ist. Die wirklich. Oh. Ja, es ist ja immer so ein bisschen Interpretationsspielraum. Ah ja, Yin und Yang und so, ne? Ja, ja. Ja, nee, findest du das nicht? Also ich habe immer das Gefühl, dass man... Du hast völlig recht damit, aber du hast das schön ausgemalt, das meine ich damit. Ja, dann habe ich mir Mühe gegeben hier, Tuschekasten. Der Wort Akrobatik. Ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, aber jetzt sind wir eigentlich, ich wollte es einfach auch nur ansprechen, dass ich das jetzt hier mit dieser Diskussion, ob man das Champions-League-Finale deswegen wiederholen müsste, dass ich das ein bisschen übertrieben fand. Und eigentlich wollte ich auch nicht direkt aufs offensichtliche Thema zu sprechen kommen und deswegen habe ich den Karius eingeschoben, weil eigentlich ist natürlich das, was uns dreien, glaube ich, in den letzten Tagen am meisten Kopfzerbrechen bereitet hat. Inzwischen hat sich bei mir ein bisschen wieder gelegt, ist die Nummer mit Leroy Sané. Das ist, also, im ersten Moment habe ich es überhaupt nicht nachvollziehen können. Jetzt, ich bin immer noch dagegen, dass man ihn zu Hause lässt, aber jetzt darf ich da was zu sagen, bitte? Ja, auf jeden Fall. Jetzt kann ich mir zumindest ungefähr erklären, was die Denke dahinter sein könnte. Jetzt du. Also, du hast ja immer noch so ein. Ich verstehe vielleicht sogar noch, warum du Plattenhardt warum du ihn mitgenommen hast, warum du ihn nicht nach Hause geschickt hast, weil du sonst hinten links kein Backup hast. Das verstehe ich sogar vielleicht noch. Kann ich mir nicht vorstellen, dass Jogi Löw so denkt, weil da hört er wahrscheinlich seinen Stuff, der für ihn denkt. Aber auch da sieht man mal wieder, wie politikverdrossen ich auch gegenüber diesem FC Bayern München bin. Ich möchte jetzt einfach nur eine kurze Antwort von euch beiden. Indem ihr die Minutenzahl von Sebastian Rudi bei der WM sagt. Ricky? Null. Nein, Ocho? Ich nehme zurück. Vier. Okay. Ein Einsatz dann hast kriegt du, im Grunde genommen ist es dann egal, ob du ihn mitnimmst, ob du Rudi mitnimmst. Ja. Wenn du jetzt in der 70. oder 75. Minute Leroy Sahne bringst, ja. Dann denkt sich doch der Gegner, wer auch immer das ist, Oh Gott, das ist der Nachwuchsspieler des Jahres aus England, hat 45 Millionen Scorer-Punkte gemacht in der stärksten Liga auf diesem Planeten. Da müssen wir mal gucken. Der zieht bestimmt den ein oder anderen Blick auf sich. Das kann ich mir gut vorstellen. Auch wenn er vielleicht nicht sehr selten bis gar nicht performt hat in der Nationalmannschaft, stehe ich auch komplett hinter. Aber wenn du den irgendwann bringst, denkt sich der Gegner, oh Gottes Willen, die haben ja auch noch den Sahne. Meine Güte. So, jetzt die Frage. Denkt sich Jogi Löw, wir bringen in der 75. Minute jetzt Rudi, dann denkt sich doch der Gegner, ach ja, der Rudi, habe ich schon mal was von gelesen, der spielt immer nicht bei den Bayern. Also wisst ihr, was ich meine? Wo ist denn der Mehrwert? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Leroy Sané ein Querulant ist. Ich weiß es. Aus meiner Sicht vergleichst du jetzt aber zwei unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten so für die Spieler. Also die Ausrichtung im Spiel, dass Rudi kommt, würde ja eher dafür sprechen, dass wir führen. Und dass, wenn Sané reinkommt, spricht es ja eher dafür, dass wir vielleicht unentschieden gerade spielen oder zurückliegen und sozusagen mehr offensiv Power entfalten. 100% müssen. Richtig, aber dann bringe ich eher Süle auf 6, der es auch spielen kann, der es auch bei den Bayern gemacht hat, nie schlecht gemacht hat, die zwei, drei Male, die er es gemacht hat, dann bringst du halt einen Süle auf 6, okay, aber bin, doch ich keinen Ich bin Rudi. Absolut bei dir, ich bin absolut dafür, dass Sané dabei, ich will nur immer die Gegenseite kurz einnehmen. Okay, jetzt hast du aber das Problem, dass du mit zwei halbwegs so ein bisschen angeschlagenen Innenverteidiger in die WM gehst, nämlich Hummels und Boateng. Oder beide, zu Hummels ist ja schon so auch ein Kandidat, der immer nicht ganz rund läuft, beziehungsweise auch eine gewisse Anfälligkeit hat. Ja. Also ist es vielleicht auch möglich, dass er sich denkt, wenn ich den Süle vielleicht doch in der Innenverteidigung brauche, vielleicht brauche ich dann eben jemanden wie Rudi, der unter Umständen dann... Auch da kannst du ja Süle-Ding, also es müsste ja schon wirklich scheiße laufen, wenn Boateng und Hummels ausfallen. Ja, meine Denkweise ist nur, das habe ich interessanterweise ausgerechnet von Lukas Vogelsang mir sagen lassen, weil... Das ist der, den man immer nicht hört bei Fußball-MML. Genau. Der aber da in dem Fall einen gar nicht so dummen Gedanken hatte, weil er meinte halt, okay, du hast auf links per se drei Leute. Mit Draxler, mit Reus und mit Sané. Auf rechts hast du eigentlich nur Müller. Und Sané. Ja, aber das ist eher nicht die Position, die er spielt. Er kann das spielen, hat es auch bei Schalke schon gemacht, aber vielleicht sieht Löw ihn wirklich einfach nicht auf dieser rechten Position. Vielleicht ist es auch einfach wirklich nicht mehr für ihn die Möglichkeit, da richtig Gas zu geben. Und jetzt hast du halt den Brandt noch als Möglichkeit über rechts, statt den Sané, Reus und Draxler auf links. Also dass er praktisch sagt, okay, bevor ich jetzt drei Linke mitnehme und einen Rechten, dann nehme ich lieber praktisch ausgeglichen mit und muss deswegen keinen aus meinem Mittelfeld opfern, weil vielleicht ja der Özil tatsächlich etwas stärker angeschlagen ist, als das jetzt momentan kommuniziert wird. Da heißt es ja, alles cool, da kann ich weiß, ich versuche es mir ja nur zu erklären, weil ich sehe es ja genau wie du. Ich sehe das und denke mir, wie kannst du denn so einen Spieler nicht mitbringen? Du bist doch froh, wenn es irgendwie 1-0 steht in irgendeinem wichtigen, weiß ich nicht, Viertelfinale und genau was du sagst, kannst dann so einen Dampfmacher nochmal reinbringen, der mit seinem Tempo erstens mal für Gefahr sorgt und dann auch noch in der Lage ist, wahrscheinlich jeden Abwehrspieler auszuspielen. Das ist doch sowas, danach sehnt man sich doch in solchen Spielsituationen, wo einfach nichts geht. Deswegen denk doch mal weiter. Der Junge ist, wie alt ist er? 20 oder so? 22 oder sowas, Also der steht ja dann auch gar nicht so weit am Anfang. Also der hat noch einige Turniere vor sich. Das ist, glaube ich, schon relativ wichtig, dass du den mitnimmst, dass der da mitschnuppert und so. Ich weiß, dafür ist es einfach auch zu wichtig, um Spieler mitzunehmen, dass sie mal mitschnuppern, Plattenhardt. Aber ich finde, ich verstehe es halt überhaupt nicht. Für mich wäre es kein Schnupperkandidat. Für mich wäre das ein Spieler, der entweder spielt oder regelmäßig eingewechselt wird. Das ist für mich absolut keiner, der mal so mitreißt. Weil dafür ist er einfach viel zu gut. Also es tut mir wirklich leid, ich habe jetzt nicht jedes Spiel von ihm gesehen in der Premier League. Aber was ich gesehen habe, ist, dass fast nach jedem Spiel, wo er irgendwie, sag mal, etwas länger als eine Halbzeit gespielt hat, dass da alle total durchgedreht sind, wie geil der ist. So, und es ist so ein bisschen das Özil-Phänomen. Ne? Man sieht immer bei The Zone die Zusammenfassung und so und sieht immer Sané. Immer irgendeine Aktion, die er initiiert hat oder abgeschlossen hat. Immer. Bei Özil ähnlich. Aber bei Sané viel, viel häufiger. Also viel, ist mein viel prägnanter, Gefühl. Absolut. Ja. Aber du weißt, was ich meine. Özil hört man auch immer nur, er ist der König von London da, bei Arsenal ist er da die Gottheit und dann spielt er in der Nationalmannschaft. Ja, er hat ein relativ schönes Tor geschossen jetzt gegen Österreich. Ja, du hast es. Ja, doch. Habe ich nicht gesehen. Ich verabscheue den Typen einfach. Und übrigens, nur falls sich jemand wundert, das hat natürlich damit was zu tun, dass er Türke ist. Wäre er ein Deutscher, würde ich den super finden, aber er ist halt ein Türke. Absolut. Und ich finde, der hat auch einfach den Adler nicht zu tragen. Ja. Als Türke. Das geht ja wohl nicht. Ja, diese Ironie kommt, glaube ich, nicht bei jedem an. Ich glaube, bei Rasenfuck würde das jeder verstehen, diese Ironie. Ja, aber bei uns ist der ein oder andere Hörer auch so unglaublich dumm. Kann sich ja beschweren. Dass nicht ja, kann einen Beschwerdebrief schreiben, bitte, jetzt. Nein, aber ich bin halt der Meinung, natürlich, du nimmst den Özil mit. Ich würde nicht mitnehmen, ja, weil aus meiner Sicht hat er auch nicht viel mehr in der Nationalmannschaft gezeigt als diverse andere Spieler. Also ich verstehe das immer noch nicht so richtig, warum man den so hochhängt. Ja, mit Sicherheit hat er eine Menge drauf und hat bestimmt auch schon viel gezeigt in London und in Madrid und auch in der Bundesliga vor ewigen Jahren. Aber in der Nationalmannschaft, und jetzt komme ich wieder auf das Thema zu sprechen, in den entscheidenden Spielen ist er absolut nicht der Spieler, der den Unterschied ausmacht, sondern da geht der wirklich unter. Der taucht ab, der fällt überhaupt nicht mehr auf. Auf einmal wird er ausgewechselt und denkst, ach, der war dabei? Also das ist halt echt so ein Spieler, den kannst du dir schenken. Da sind mir zwei Müllers lieber als so ein Typ. Und bei Sané, da gebe ich dir recht, Es wirkte in seinen Spielen, die ich jetzt von ihm gesehen habe in der Nationalmannschaft, das war das gegen Brasilien, gegen Spanien hat er nicht gespielt, bin ich der Meinung, ich glaube nur gegen Brasilien. Das war schon dürftig, muss man sagen. Naja, es ist auch so. Ja. Hast du Österreich gesehen, hat er da auch so schlecht gespielt? Oder? Hat auch nicht gut gespielt. Ich habe die erste Halbzeit gesehen, danach war ich rotzevoll. So. Das muss man ja auch noch berücksichtigen, muss ich noch dazu sagen, weil ich genau das gehört habe, dass er eben nicht so gut war, habe ich mir so gedacht, ja okay, die mussten anderthalb Stunden auf dem Anpfiff warten, der Platz ist im Arsch, die Spieler wollen sich nicht mehr verletzen, weil es ja auch, jetzt sagen wir nicht allzu lange mehr hin ist bis zu diesem Turnier und es ist halt ein verficktes Freundschaftsspiel. Es ist schon klar, dass die jetzt da nicht irgendwie gerade ihre geilsten Showmoves rausholen und dann von Hinteregger oder wie der heißt. Nichtsdestotrotz wäre das der Moment gewesen, wo Sané auch mal als einziger aufblüht, weißt du? Okay, Punkt für dich, ja. Das stimmt. Das war eigentlich eine Mannschaft, die du ausspielen kannst dann auch, ja. Das genau. Ja. Und ich muss aber zu dem Spiel nochmal sagen, dass Manu Neuer, wir haben, ich weiß nicht, ob man da überhaupt nochmal ein Wort drüber verlieren muss, der hat überrang gehalten. Ja, der hat überrang gehalten, wirklich. Ja, das Ding auch. Das kann sein, aber trotzdem ist es so gekommen, wie ich vor 6-7 Ausgaben gesagt habe, wo ihr auch noch beide der Meinung wart, meine ich, gesagt habt, dass es eigentlich nicht sein kann, dass man Testegen nicht ins Tor stellt. Das geht auch nicht. Krass. Ich bleib dabei. Ich bin der Meinung, das ist so, das geht nicht. Aber ich weiß, dass es bei Löw wahrscheinlich so Usus ist. Das sind halt so seine Typen, auf die setzt er. Das war ja schon immer so bei ihm. Und ich kann es trotzdem nicht nachvollziehen, weil Ter Stegen einfach der Torwart war, der aus deutscher Sicht die beste Leistung in den letzten, ich sag mal, 18 Monaten gezeigt hat. Natürlich hat Neuer das Problem, dass er verletzt war. Ja, ist ja, ist ja auch in Ordnung. Schade. Und ich bin ja froh, dass wir zwei so geile Torhüter haben. Aber wenn es nach dem Leistungsprinzip geht, ist für mich Ter Stegen der, der ins Tor gehört. Aber ich sag gleich dazu, es ist sowas von scheißegal. Und während der WM ist wird auch, auch so, keine ist, alte Sau mehr darüber sprechen. Da bin ich mir sicher. Das Thema wird, außer es passiert wirklich so, dass der Neuer irgendwie so im entscheidenden Spiel sich einen Fehler erlaubt, dann wird das Thema vielleicht wieder hochkommen. Aber im Prinzip gehe ich davon aus, dass das absolut kein Thema mehr sein wird. Neuer spielt, der wird gut halten, da bin ich mir relativ sicher, weil natürlich der ist halt einfach gut halten. Und ja, aber aus sportlicher Sicht und auch so ein bisschen aus menschlicher Sicht, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich schade, dass Ter Stegen jetzt nicht dafür belohnt wird, dass er wirklich in einem sehr schwierigen Umfeld sich bewiesen hat. Also ich habe ja das Enke-Buch gelesen, habe ja schon ein paar Mal erzählt, und er erzählt ja so ein bisschen, wie das in Barcelona abgeht, wenn du dich ja als neuer, junger Spieler durchsetzen willst. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das rapide geändert hat in den letzten Jahren mit dem Leistungsanspruch, die da haben. Also das ist schon eine massive Qualität, die er da mitbringt. Und gut, genau diese Menschlichkeit, diese Doppelmoral, die Pocho auch schon letzte Folge angesprochen hat, das ist gerade auch mit dem Grindel, was der da abliefert, und auch mit Özil und Gündogan und dem Tosun, die da bei Erdogan waren. Das, diese Doppelmoral und dieses Unmenschliche, was ja immer gepredigt wird, ne? No Racism und alles. Boah, so anstrengend, so schwer. Und auch dieser Moment als Löw, ich habe es gesehen, weil ich hatte da auch schon Urlaub. Ich weiß, der ist bald zu Ende. Habe ich so ein bisschen diese PK-Zusammenfassung gesehen. Und da hat erst Löw gequatscht und hat natürlich auch mit Absicht, wo wir auch wieder bei Respekt sind. Ich habe das in unserer WhatsApp-Gruppe mit einer sehr emotionalen Sprachnachricht gesagt, dass es einfach respektlos ist. Das ist wie bei mir auf der Arbeit. Ich habe es schon erzählt. Da sagt immer eine, die stellvertretende Leitung der Einrichtung, sagt immer Christoph. Und ich sage dann immer Kirst. Und dann fragt sie immer, hey, wie Kirst? Ja, du sagst doch auch nicht meinen kompletten Namen. Es sind zwar nur zwei Buchstaben, mir ist es scheißegal, aber ich finde das einfach nur eine gewisse Art von Wertschätzung und von Respekt, dass du dem nochmal Leroy Sané aussprichst. Ist halt sein scheiß Name, ja, und fertig. Ja, es ist halt sein Name, nicht Sahne, nicht sonst was. Und so dumm kann keiner sein. Ich finde das einfach nur, so doof kann auch keiner sein. Also das ist... Und vielleicht ist es auch ein Beweis dafür, dass der wirklich in so einem... Elfenbeinturm mit Stacheldraht lebt, wo ihm keiner was sagt, wo ihm aber keiner einspricht. Dann, also da musst du ja, komm Mensch, die Leute, die reden da schon drüber, dass du immer Sahne sagst. Aber Mensch, du guckst doch Spiele doch, und siehst das im Fernsehen, wie er von den Kommentatoren dann ausgesprochen wird. Also da müsstest du ja denken so, sag mal, sind die bescheuert, da ist doch Sahne. Warum sagen die denn immer Sahne? Sind die total behämmert? Ja. Also da muss dir doch was auffallen. Er hat auch noch das Auxentigu über seinem Namen, das sagt das ja aus, die Aussprache des E's. Und das Beste hast du gesagt, Potter. Ich heiße ja auch nicht, und jetzt hier, wie andere Face-Reveal sagen, ich heiße ja auch nicht Rehn, oder? Nee. Du heißt also. René. Nee, aber du hast das Beste aus meiner Sicht, oder du hast es auf den Punkt gebracht, als du gesagt hast, die Phasen immer ein von Integration und was weiß ich, und der Bundestrainer schafft es nicht mal, es ist ein ausländischer Name, aber es ist jetzt nicht völlig, weißt du, es ist jetzt nicht wahnsinnig kompliziert, da gibt's andere Namen. Es ist jetzt kein Aubameyang oder so. Ja, oder hier der Typ, jetzt fällt mir der Name nicht ein, von Man City, der Co-Trainer von Pep, wie heißt der nochmal? Nee. Thomas Müller. Ja, genau, der. Das geht ja noch. Nee, also das ist für mich unhinnehmbar und das ist für mich auch nicht künstlich aufgeregt, wie genau was du gesagt hast, Chris. Das hat was mit Respekt zu tun. Und vor allem, wenn du dem Jungen gerade, oder mehr oder weniger der Presse, dann natürlich gerade erklärst, dass du einen großen Traum zerstörst von diesem Spieler, dann muss da einfach so viel Zeit sein, den Namen richtig auszusprechen. Gleiches gilt übrigens auch für Jérôme Boateng. Also bist du scheiß behindert oder was? Er heißt jetzt nicht Jérôme Boateng. Mein Gott, also dieser Dummfick, wenn ich den mit seinem Mob da immer auf den Kopf sehe, der geht mir so auf den Sack, der Typ mittlerweile. Das ist... Was bitte? Was du gerade gesagt hast, auch mit der Gehirnerschütterung, dass man auch immer die andere Seite beleuchten muss und dass man auch mal sich vielleicht einen zweiten Gedanken machen muss. Ich habe mir halt auch schon gedacht, ist das irgendwie so ein interner Gag oder so, wie Icke Hessler, weißt du? Ah, da hat Löw beim ersten Aufeinandertreffen mal Sahne gesagt und hat Leroy gesagt, ich heiße eigentlich Sané, aber Sahne finde ich ganz witzig. So, weißt du, was ich meine? So, ja. Das ist so ein kumpeliger Gag. Aber selbst, nein, aber Chris, genau, pass mal auf, genau das geht eben trotzdem nicht, weil das Wort Sahne etwas mit einem Spieler dieses Aussehens, was das stimmt, ne? Ja, ja. Das ist wie wenn sie Schwarze untereinander Nigger nennen. Das genau. Ist sowas ähnliches. Ja, also ist natürlich jetzt nochmal eine andere, also um Gottes Willen, nein, aber es ist, ja, ja, ich weiß, was du hinaus willst, ja. Ne? Das ja. geht nicht. Eigentlich, ja. Du nennst ja auch keinen, der vielleicht einen komischen Bartwuchs hat, den nennst du ja auch nicht, Hitler. Ja, ne? No, also, selten zumindest. Nee, aber es ist sehr unglücklich und das führt dazu, also es kann gut sein, dass sich das Blatt bei mir da noch wendet, aber momentan ist es halt echt so, dass ich absolut überhaupt keine Emotionen der Mannschaft gegenüber verspüre. Das leider hat auch nicht damit was zu tun, wie sie zuletzt gespielt haben. Ja, also im Endeffekt bin ich der Meinung, dass, oder würde ich behaupten, das Spiel gegen Spanien war ganz okay, aber ich fand Spanien deutlich geiler. Deutschland hat dann auch ein paar gute Minuten gehabt, aber so über das komplette Spiel hinweg fand ich Spanien geiler. Gegen Brasilien war total grottig. Dann hatten wir diese langweilige Bundesliga, wo sich auch kein neuer Nationalspieler so richtig aufgedrängt hat. Also auch da kommt so richtig keine Vorfreude auf bei mir. Vielleicht noch Marco Reus, das ist so der Einzige, auf den ich mich wirklich richtig freue. Und auch auf Sané habe ich mich sehr gefreut, aber das hat sich ja jetzt erübrigt. Und ja. ich versuche mich noch so ein bisschen zu emotionalisieren, indem ich immer sage, ja, der Gomez ist dabei, so vom VfB, aber es ist mir eigentlich auch scheißegal, wenn ich ehrlich sein soll, ob der dabei ist oder nicht. Und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich mich wirklich eher für so andere Mannschaften interessiere, jetzt nicht, dass ich mir plötzlich kolumbianische Fahnen ins Gesicht male, so nicht, sondern einfach, weil die geil Fußball spielen und so. Ja? Also ich fange jetzt nicht an mit irgendwelchen dicken, weißen Frauen in Bastenröckchen und gezwirbelten Haaren zu tanzen. Also das, ich möchte aber, dass du ein Foto hochlädst mit kolumbianischen Fahnen ins Gesicht gemalt. Ja, aber das ist die Mannschaft, die freue ich mich am meisten. Ich habe so Bock auf den Fußball. Warum denn auf die? Erzähl. Ja, es ist, also hauptsächlich bin ich dann immer noch geprägt vom WM-Jahr 2014, weil ich fand einfach, was die da gespielt haben, das hat mir so imponiert. Zum einen war es technisch sehr gut, aber auch das Kämpferische einfach, dieses, das hat mir richtig Spaß gemacht, den beim Fußball zuzugucken. Und weil aber auch James ein schöner Mensch ist. Das, jetzt bist du bei dem Punkt. Ich bin wirklich zu einem sehr, sehr großen James-Fan geworden inzwischen. Also das hat eine Weile gedauert, weil ich auch gedacht habe. Ist halt dein Typ, ne? Ist halt dein Typ. Muss optisch man sagen. Schon lange. Auch süß. Aber sehr gepflegt, glatt rasiert, das ist richtig Typ. Es ist mein Typ, aber spielerisch. Kurze Frage, Ricky, rasierte sich das Arschloch? Ich hoffe es so sehr. Ich würde es mir auch so sehr wünschen, ja. Also es ist ja wirklich was, wenn ich... Ich glaube, der geht zur Kosmetikerin und lässt sich selbst die letzten... Ein Stück weit hoffe ich, dass Rames eine Vagina hat. Oh. Nice. Ich glaube... Hat er eine Schwester? Die ist bestimmt wunderschön. Also in Rames kann ich mich wirklich... Wenn ich den sehe, finde ich den wirklich... Ich finde den irgendwie schön. Ich finde den auch schön, ja. Ja. Darf ich euch sagen, auf welche Mannschaft ich mich jetzt am meisten freue? Nein, ja, also... Das ist ganz klar die mexikanische Mannschaft nach der Aktion von vorgestern. Das ist doch ganz klar. Wer sich 30 Nutten ins Hotel bringen lässt, ist dafür mega cool. Das ist echt. Haben sie gemacht? Haben sie gemacht, ja. Und unser Kumpel, unser alter Giga-Kumpel, wie heißt er bei Sky? Ja, genau. Fritz von Turn und Taxis. Fritz von Turn und Taxis hat noch gesagt... Gregor und Pomix. Er hat dann gesagt, Gregor Teichert, genau, der Gregson. Als er das vorgelesen hat, hat er gesagt, dass die Mexikaner sich auf eine ganz andere Art und Weise heiß auf die WM gemacht haben. Oh. Fand ich schön. Darf auch Gregor machen. Der darf's. Poczuk, ist es bei dir, dass Deutschland so dein Herz immer noch erobert hat oder festhält? Gibt es irgendeine Mannschaft, auf die du dich freust? Nee, ganz speziell nicht, weil ich mich nicht auf diese WM sehr freue. Das fasst meine Stimmung so ziemlich zusammen. Mein Vater wird heute, schönen Gruß, 65. Glückwunsch. Papa Pocho wird 65. Wir saßen da zusammen beim Kaffee und so weiter und meine Mutter, die eigentlich Fußball nur zu Turnieren guckt, und nicht wirklich Ahnung vom Fußball, aber immer ziemlich emotional damit geht, sagte, nö, also. Das sind die emotionalsten, die immer so Event-Fans sind. Ja. Die rasten immer am meisten aus. Und die sagte dann so ganz trocken, nö, also für Deutschland, das wird dieses Mal nichts. Und dann, ja, das glaube ich auch. Ach, hat sie da direkt schon so eine komplette Analyse parat? Die Analyse gehabt? Absolut. Ja, wurde die schon eingeladen beim Rasenfunk? erst bei der großen WM-Endbesprechung, dann wirklich mit dem ganzen Team, mit Tobi Escher zusammen. Tobi Escher und Ponchos Mama, oh wie schön. Nein, also das ist halt für mich wirklich so der einzige Lichtblick, weil ich bin da ganz bei Pocho, so im Vorfeld, diese WM, die steht unter keinem guten Stern. Ja, unsere Vertretung da mit Jogi Löw und die ganzen Eierköpfe, wenn ich die da sehe, da habe ich überhaupt schon gar keinen Bock drauf. Auch dieses, übrigens, da fällt mir noch was ein. Ich habe mir ja auch die Pressekonferenz angeguckt mit Löw und Neuer. Und der Neuer ist ja wirklich, das ist ja wirklich wie ein Roboter. Also das ist ja doch unerträglich, diese Interviews von dem. Das war auch das, was ich noch erzählen wollte, dieses Abklatschen, als Löw gegangen ist und Neuer gekommen ist, diese süffisante, ja, komm, wir beiden, wir machen das hier schon. Weißt du, so, schwierig. Aber grundsätzlich habe ich nichts gegen Neuer. Ich könnte mir vorstellen, dass diese enorme Abgeklärtheit und auch ein Stück weit Distanziertheit ein Vorteil im Turnier sein könnte. Also du hast halt, wenn du die so siehst, dieses Emotionslose, nicht dieses, die wirken einfach nicht so, als ob die sich jetzt wirklich durch irgendwas groß noch beeindrucken lassen. Das wirkt so abgestumpft, ja, also völlig von allem losgelöst, fast schon unantastbar in ihrer Art und Weise, so fuck you, was willst du eigentlich von mir? Das könnte sein, dass das natürlich dann vielleicht ein Vorteil ist, gerade in so Spielen gegen Frankreich, wo ich mir vorstellen kann, dass da die jungen Spieler, die performen wollen, ganz schnell einfach so ein bisschen, ja, nicht nur überbeformen, sondern auch dann so fast schon so eine Trotzreaktion zeigen wollen, wenn es vielleicht nicht so läuft, wie sie sich das vorstellen. Weißt du, wo sie dann praktisch anfangen, dann, wie du sagst, überzuperformen, Dinge zu machen, die unangemessen sind, und dann profitiert so eine Mannschaft wie Deutschland, weil dafür steht für mich die deutsche Nationalmannschaft, dass auf einmal ein mega fetter Pass kommt von Khedira. Dafür würdigen wir den Typen auch viel zu selten, muss man ehrlicherweise sagen, und natürlich gleiches gilt für Groß, aber die spielen dir halt einen Pass, da schlackerst du mit den Ohren und dann hast du da vorne so eine Rakete wie Werner, Reus oder von mir ist dann auch so ein Müller, der irgendwas Verrücktes macht, und dass wir so unsere Spiele gewinnen. Also das ist dann, ich kann es noch nicht mal Lichtblick nennen, weil aktuell, es ist mir noch irgendwie egal. Ich wünsche mir fast schon, aber nee, das stimmt nicht. Ich weiß es auch nicht, aber irgendwie so, wenn die ausschalten, ja, du wolltest gerade sagen, dass sie in der Vorrunde rausgehen. Ja, irgendwie schon, nur um den Löw zu bashen. Das wünsche ich nicht. Nee. Aber das wird doch nicht passieren. Nein, wird doch nicht gegen diese komischen Mannschaften, da kannst du ja, eben. Also da können wir noch mitspielen, das würde fast nicht auffallen. Also das ist oder ja die wirklich, vom Hasscup. Ja, und die würden wahrscheinlich Südkorea abschießen. Also das ist, das glaube ich auch nicht, dass die ausscheiden. Aber der Löw geht mir mit seiner komischen Art irgendwie auf den Sack. Es ist Arroganz. Ich habe gerade auch was Hochtrabenderes gesucht, aber es ist einfach nur Arroganz. Ja. Es ist wirklich Arroganz. Ja. Es ist Arroganz und Überstellen über alles andere. Es ist Anarchie, es ist Alleinherrschaft, es ist Diktatur. Oh, ja, gut. Das ist ja richtig im Land. In dem pass Land, auf. Ne? Ja, aber pass auf, aber wenn du sagst Diktatur, dann denke ich natürlich schon ein bisschen an was anderes als Joachim Löw. Ich habe gerade etwas überspitzt gesprochen. Entschuldige, dass das nicht in Anführungsstriche gesetzt habe. Aber du siehst das doch daran, dass diese ganze Darstellung des DFBs ein Widerspruch in sich ist. Natürlich. Ja, man, in jeder Sekunde, und die merken es nicht. Es ist genau dieser Widerspruch, und den muss ich jetzt auch noch mal anbringen. Ihr habt ja sicher alle diese Gauland-Aktion mitbekommen. Ja, ne? Ja, mit dem Badeaktion. Genau, kein Badespaß für Nazis. Und ich bin mir ja fast sicher, dass Böhmermann was damit zu tun hat, aber ich möchte es jetzt nicht einfach so in den Raum werfen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Böhmermann was damit zu tun hat. Und du kommst dann an einen Moment, wo dann die Bild-Zeitung schreibt, dass sie das Foto nicht verbreitet, aus ethischen Gründen, weil man zeigt ja keinen alten Mann in Badehose, aber am nächsten Tag die Aufmachung der Bild-Zeitung ist Helene Fischer hier ohne Schlüppi unterwegs? Es hat also mehr Klasse, einer Frau unter den Rock zu gucken. Und da sage ich dir ganz ehrlich, so läuft es beim DFB auch. Es ist scheißegal, ob du Leistung bringst oder nicht. Du stehst im Tor, auch wenn du da vor 11 Monaten verletzt warst. Also es ist scheißegal, mit wem du dich fotografieren lässt und dass du damit jedes Urteil und jeden Wert der Organisation, für die du spielst, mit Füßen trittst. Du spielst trotzdem. Was ich übrigens sofort gemacht habe, nachdem die Spieler da rausgeflogen sind, Pedersen und so weiter und so fort, habe ich erstmal geguckt, welche Ausstatter die bei ihren Vereinen haben. Weil ich mir auch gedacht habe, ob das irgendwie damit zusammenhängen könnte. Weil zum Beispiel ja Jacko Leverkusen sponsort und da sind ja zwei Spieler rausgeflogen von Leverkusen. Also Tah und Bernd Leno, wo man natürlich auch sagen kann, Leno, aber mittlerweile weiß ich auch, dass Leno und Ter Stegen sich nicht allzu gut verstehen und dass man wohl deswegen Bernd Leno nach Hause geschickt hat. Meine, hört man mich? Ja, ein bisschen laut, aber ich denke, das pendelt sich mal wieder ein. Okay. Ich habe gerade das Mikrofon rausgesteckt, weil ich mir neue Kohle draufgelegt habe. Ich habe das so verstanden, dass Löw gesagt hat, komm, dann such den neuen Verein. Also weißt du, der wird ja gerade überall bei Liverpool und sonst sowas. Bei Neapel wird er ja gerade als Torwart angeboten und ich glaube, der soll da erstmal sich so eine neue Zukunft aufbauen und ist ja scheißegal, ob Trapp mitkommt oder Neno. Wer ist denn für euch von jungen Torhütern, da meine ich jetzt nicht Ter Stegens Generation, sondern nochmal eine darunter. Wer ist denn da für euch jetzt der Torwart oder könnte einer der Torhüter werden? Deutscher? Ja. So ein junger. So wie der Hildebrand zu Kahn und Lehmann Zeiten. Ja gut, Trapp und Leno sind ja auch gar nicht mehr so blutjung, ne? Deswegen, ich habe jetzt keine Antwort parat. Ich denke selber wir nach. Wir sind durch das junge Alter unserer Stammtorhüter und dem Talent, was jetzt alleine dadurch dasteht mit drei oder sagen wir den vier Torhütern, die jetzt nominiert waren, auf so viele Jahre versorgt, dass wir die Generation 18, 19, die ja manchmal dann vielleicht nur drei, vier Jahre jünger ist, im Moment überhaupt nicht wahrnehmen. Und die werden auch keine Chance haben, weil die dann von der nächstjüngeren Generation überholt werden werden. Aber du siehst du siehst aber jetzt bei Neuer, da habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren, seit dem WM-Titel, ist der deutlich verletzungsanfälliger. Im Chat schreibt gerade einer Pollersbeck, ja, weiß ich nicht. Ja, nee. Den finde ich sehr interessant, aber der hat natürlich noch viele Patzer drin, so, also viele, er hat einige noch drin, aber Pollersbeck ist schon, aber den kannst du nicht mitnehmen zur WM, weil, das, pass auf, ich sag dir, warum ich das gefragt habe. Es war früher wirklich immer so, dass man eigentlich eine Nummer 1 und Nummer 2 mitgenommen hat und als Nummer 3 hat man dann nicht immer die wahre Nummer 3 mitgenommen, sondern eher perspektivischen Torhüter. So, ja. Und da habe ich jetzt überlegt, wer ist denn so perspektivisch eher mitzunehmen? Trapp, Leno oder von mir aus auch noch Karius. Oder du kannst natürlich auch so eine Nummer machen und nimmst den Zieler mit. Da weißt du auch, der ist gut, der hat 2014 seine Fresse gehalten, hat sich dann ins Tor gestellt und du entgehst dann vielleicht anderen Problemen. Bei der Leno, ich glaube schon, dass der ein bisschen abkotzt, dass der nicht mit dabei ist. Also der kotzt ab, seitdem Ter Stegen wirklich so erfolgreich ist, alleine dadurch. Ja, die mögen sich überhaupt nicht. Also die haben sich, also so wie aus Quellen, so habe ich schon von wirklich, als die zusammen im Hotel waren und so weiter, bei U-Mannschaften sich da wirklich auf die Fresse geschlagen haben. Habt ihr das mit Leroy Sané mitbekommen, als er den Stinkefinger der Presse gezeigt hat? Nein, hat er. Das war eine menschliche Geste. Nee, es war irgendwie so, dass der DFB wohl wollte, dass, oder Jogi Löw, dass er mehr mit der Presse kommuniziert und da hat er dann wohl mehr oder weniger so eine Fuck-You-Geste gemacht. Ja. Ist ein Gangster, ne? Das ist ein Gangster, absolut. So, ich rufe mal kurz in Südtirol an. Ich muss kurz was klären. Ihr dürft jetzt aber nicht reinreden. Herzlich willkommen im Wellness Hotel Wellness Hotel Weinecken. Ja, hallo, hier ist der Birni. Geschwinde Frage, ist die Nationalmannschaft noch da? Deutsche Nationalmannschaft? Sie sind unterdrückt, da als Nummer, da dürfen wir leider keine Auskunft. Ja, ich kann Ihnen das geschwind erklären. Ich bin in Bozen und ich stand jetzt hier mit dem Sandro gerade am Walter und wir müssen jetzt, können Sie eine Nachricht weitergeben, weil wir haben ein Problem. Wir sind praktisch vom Team. Können Sie ja den DFB kontaktieren? Ja, ich würde es gerne machen, aber wir haben ja gar kein Telefon. Wir haben das Telefon genommen. Das ist jetzt mein Problem. Ja, dann rufen Sie aber auch gerade komisch an, weil wenn Sie kein Telefon haben, wie können Sie uns dann kontaktieren? Ich versuche es Ihnen ja gerade zu erklären. Wir sind am Walter und sind da in der Gastwirtschaft nahe jetzt und haben Ihre Nummer angerufen. Sie müssen ja niemanden jetzt durchstellen. Das will ich ja gar nicht. Ich will ja nur, dass Sie... Na, also tut mir leid, wir können keine Informationen. Sie lassen mich jetzt hier einfach standen. Jetzt wartet Sie mal bitte. Ich bin ja nicht irgendeiner. Also das gibt's ja nicht mehr, das ist Sachklaut, ich stand jetzt hier. Ja, tut mir leid. Sie sollen ja niemanden mich ans Telefon holen, Sie sollen ja nur schon eine Nachricht weitergeben, da muss doch unter der Klaus da oder eben. Na, tut mir leid. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Sie, das hat Folge, gell, das sage ich Ihnen. So habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Eigentlich wollte ich jetzt sagen, diktieren, kann ich ja jetzt mal machen. Ich kann jetzt mal, Potschu, kannst du mal bitte die Frau weiterspielen? Na klar. Ja, ihr könntet sie geschwind was diktieren, also aufschreibe, ich diktiere ihnen was und sie schreibt es auf. Ah, nee, das kennt man nicht. Nee, du musst natürlich jetzt einwilligen. Ach so, ja, na klar, okay. Ja, ist so, also Moment, ich muss aber zu schreiben holen. Der Sandro wäre jetzt da und der tät sich entschuldigen. Der Sandro ist da und der tät sich jetzt entschuldigen. Schreibt sie mal, hallo Joachim. Hallo, soll ich einfach jetzt nur schreiben und Gosch halten? Jetzt überperformt Pocho aber. Ja, das ist Gosch und Kohl, kleine Fingergeier. So, jetzt, der Sandro Wagner möchte sich entschuldigen. Es tut ihm leid, wie es gelaufen ist. Und er tät also sich entschuldigen wollen. Und ob man da irgendwie so eine Art Friedensfrei-Frau-Rekord. Und das hätte ich jetzt gern diktiert, dass sie das dann weiterreicht. Mensch, die Zeiten haben sich geändert, Chris. Weißt du noch, als wir Luigi Buffon dazu gebracht haben, dass er den Elfmeter, den entscheidenden, reinlässt? Das zum einen, und ich fand auch das Telefonat nach Russland schön mit Maria. Das war schön. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, weil sie mich einfach vernebelt hat im Hirn. Ich hab mit ihr noch gesungen, weißt du das noch? Du könntest mir jetzt noch ganz andere Sachen erzählen, die du mit ihr gemacht hast. Ich kann mich einfach nicht mehr dran erinnern. Es könnte am Alkoholpegel gelegen haben. Ja. In welchem Hotel steigt denn die deutsche Nationalmannschaft in Russland ab? Die haben kein Hotel, die haben ein Anwesen. Ein ganzes Anwesen, das kaufe ich. Nationalmannschaft Deutschland in Russland. Deutschland. Ist euch aufgefallen, hier der Trainer von Russland ist ja der ehemalige Torhüter hier von Dresden. Tschatschekow. Der ist aber richtig alt geworden, Mann. Ich habe immer gedacht, das ist der aus der Enterprise früher. Ja, der Tschekow, ja. Tschekow, ne? Das ist der doch, oder? Ja. Ja. Dann zieh mal schön weiter. Ich so. Was? Sagst du? Ich suche hier weiter. Ach so, ja. Nee, aber hast du gesehen, der ist richtig alt geworden, ne? Dick auch, dick. Sehr dick. Macht, glaube ich, auch beim Hasscup mit. Ach so, kann natürlich sein, aber. Ja, nee, aber schon krass, ne? Also den hätte ich jetzt so nicht direkt wiedererkannt. Hatte der nicht früher auch immer so lange Haare, so ungepflegte lange Haare? So wie Slash hatte der, glaube ich, so Haare. Ja, echt so. Hatte der auch immer so einen Zylinder auf, während der im Tor stand? Immer Zylinder im Tor auf, genau. Das ist das schön. Und so eine Sonnenbrille und über die Kippe so im Mundwinkel. Und so. Aber ich gehe davon aus, dass die Nationalmannschaft noch in Südtirol ist, oder? Wenn die schon so blöd rummacht. Ja, na klar, die waren wahrscheinlich gerade vorne in der Halle und die hat alle verabschiedet und du hast zwischendurch angerufen. Ja, die hat den Hummels gesehen und ist dabei ein bisschen ausgelaufen. Oh, ich hab's Hotel. Aber das kann ich nicht einfach mir merken, da muss ich direkt abtippen. Was? Also es ist tatsächlich, hier war schon, Watutinki Hotel ist das. Das Watutinki Hotel. Seid ihr auch ein bisschen froh, dass es... Aber zwei Sterne ist komisch, oder? Ja, sehr komisch. Ja, das glaube ich auch nicht. Wisst ihr noch vor 4 Jahren, als immer Campo Bahia. Es ist Campo Bahia, die beste Vorbereitung, die jemals ein Mensch auf irgendwas hatte. Ja. Das kommt jetzt nicht so bei mir an dieses Jahr. Ja, meinst du, die haben ganz häufig vier Ecken, zwei Elber gehört und wurden im Vorfeld gebrieft? Das ist natürlich eine Möglichkeit. Oder? Aber Uli Köhler ist auch noch nicht in Russland. Ne? Wie, der brieft die immer? Der macht alles mit denen. So, jetzt rufe ich in Russland an. So. Telefon. Gut, dass du das in der Schule hattest, ne? Russland hatte ich als, ja. Hey, Russisch. Stimmt. Russisch hatte ich nicht. Ich bin schon vorher geflüchtet, ne? Pocho. Also über Spitzung kommt heute überhaupt nicht gut. Ich habe mir immer die Ohren zugehalten beim Russischunterricht. Ich habe gestern was gelesen. 5 normale und eine vegane Frikadelle auf dem Teller. Was ist das? 93? Feuer, aber quergeschossen. Pass auf. Russisch Boulette. Das hätte von Chris sein können. Also ich merke ja schon, hier ist die Putin-Hotline, da komme ich nicht durch. Da wird direkt geblockt. Also da kommen wir leider nicht ins Hotel, kommen wir nicht vor. Gut, da ruft halt doch gleich im Kreml an. Wisst ihr eigentlich, wie Putin heißt, wenn er im Kreml ist? Ja. Das Kreml-Monster. Oh, das ist ja schön. Hast du noch mehr von diesen Dingern? Ja, aber jetzt nicht mehr. So, es gibt in der Tat Moskauer Kreml hier eine Telefonnummer. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann ganz schnell mit uns beendet ist hier in unserem Podcast. Bitte lass das. Ich will jetzt nicht geswattet werden. Jetzt probieren wir das mal. Also, wenn wir nächste Woche nicht auf Sendung sind, dann einfach mal bei Putin nach Ricky, Boccio und Chris fragen. So, ob da welche gesehen wurden. Also ich kriege wirklich keine Verbindung nach Russland. Vielleicht ist Skype ist ja ein nordamerikanisches Unternehmen. Das vielleicht könnte sein, dass da noch der eiserne Vorhang vorhängt. So, jetzt überlege ich gerade. Die Hauptstadt von Kolumbien ist Bogota, oder? Ja. Das ist ja meine neue Lieblingsmannschaft. Jetzt darf sich jeder noch ein Lieblingsland raussuchen. Dann gucken wir mal, wie da die Leute so drauf sind. Ich erinnere da, Pocho, an unsere tollen Anrufe in Brasilien. Ja, Island. Ist und der Chris? Nee, ist, glaube ich, gerade Kaffee machen. Das klingelt immer noch beim Kreml, aber warte. So. Es gibt's ja gar nicht. Ich kann ja nirgendwo anrufen. Das ist ein Fass ohne Boden. Ja, du bist jetzt schon gespottet. Guck mal auf die Uhr. Hallo? Ricky, das schönste Telefonat. Leise, welches bitte du leise. Sorry. Hallo? Hallo? Hallo, Winnevere. Hallo, buenos dias. My name is Ricky. I'm calling from Germany. Can you speak English? Yeah. Do you speak English? Oh, great. I'm calling because the World Cup is starting in a few days. Are you excited? Yes. Oh, cool. We are very, very big James fans because... Yes, bye, bye. Hätte einfach aufgelegt, weil die so von der Freude übermannt wurde von mir. Dabei habe ich mir extra noch ein paar... Das Englischbuch hier. Stimmt, ich habe James wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen. James, wird der, nämlich, der wird der James ausgesprochen in Kolumbien. James Rodriguez und James Rodriguez. Man muss das mal ganz lapidar wegsprechen. Einfach. Das gibt's ja gar nicht. Also die sind schon mal durchgefallen. So, Pocho, Island. Da gibt's ja nur ein Hotel, glaube ich, oder? Nee, zwei. Das eine ist ein Jugendherberge. So ein Zelt gibt's davon. So, Pocho, jetzt musst du aber dann auch mit der Isländerin reden, die jetzt ans Telefon geht. Nee, ich will nicht mit der Isländerin reden. Na, du machst das jetzt aber. Nee. Na klar. Nee. Ja, genier dich doch nicht so, die kennt dich doch überhaupt nicht, die siehst du nie wieder, jetzt nennst du mal deinen Lieblings... Wer weiß das? Jetzt wer nennst du mal deinen Lieblings-Island-Spieler. So, bitte. Hello? Ich kenn keinen. Oh, hier ist Ringelring. Aber pass auf, die können gut Englisch. Hello? Ja, eben, geht mal mit der. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello, my name is Nepomuk... Pepschmier, I'm calling from Germany. Okay. Yes, hello. I'm calling from Germany. Hi. Hello. Do you speak English? Yes, I do. Oh, awesome. I'm calling from Germany. We are very excited because the World Cup is starting in a few days. Ah, yes, of course. Yes. And now we are calling to your country because my friend. Hello, Pocho. Say something. Oh, Pocho is a little bit shy. He's a huge... Something. Yes, there it is. He's a huge fan of your country and your team. Okay, cool. Yes, because the team at the European Dingsbums for 2 years, it was very, very good. Pocho, jetzt erklär mal, wie geil das ist da in Island. Yes, yeah, true. Yes. Pocho, jetzt genier dich doch nicht so. Lass mich doch nicht so hängen. Which is your favorite player of the... Of your country? Well, more, all of them. Who? Nicht which. Who? Do you have... Number 10. Lothar Matthäus. Finde ich auch gut. Gut, thank you. Bye-bye. Bye. Pocho, Mensch, das ist doch scheiße. Du musst doch mal sagen, ich kenne doch überhaupt keine Spieler von deiner Lieblingsmannschaft. Ich doch auch nicht. Ich kenne auch keinen. Du kannst ja doch nicht eine Mannschaft aussuchen, von denen du keinen kennst. Du lässt mich. Ich überlege dir, Witch Who und so eine Scheiße. Kann ich doch nicht alles wissen. Ich habe mich einfach auf Kolumbien eingerichtet. Und jetzt muss ich hier noch das isländische Englisch sprechen. Das kann doch kein Mensch. Ja, das ist wahr. So eine Scheiße. Ich rufe nirgendwo mehr an, wenn du nicht richtig mitmachst. Chris, wie heißt dein Land? Ich gucke gerade, was es für geile Länder gibt. Du kannst doch nicht jetzt noch gucken. Das muss doch im Herzen liegen. Du musst doch dann, wenn du nachts ins Bett gehst, dann musst du... Wen hast du da? Mexiko, hast du gesagt. Iran. Reichen die Raketen bis hierher? Ich kann das vorher mal nachprüfen. Ob die Mittelstrecke kann gut sein. Tatsächlich, ich suche gerade einen Kumpel, der ist Iraner. Vielleicht ist der da gerade. Also du bist jetzt im Iran, okay, dann ruft der Chris jetzt im Iran an, da bin ich ja mal gespannt. Aber mach bloß keine Witze über den Ayatollah. Sonst, Ayatollah auf Rock'n'Roller? Ja, ciao. Ich habe mir das anders vorgestellt. Die Länder werden auch immer, also man hat fast das Gefühl, als ob die häufiger angerufen werden, die ersten, die man, wenn man Hotel Iran eingibt, anruft. Vielleicht muss ich einfach mal ein bisschen weiter nach unten scrollen. Ruf doch mal der Schweiz an. Ich spreche mal mit den Englischen. Menschen. Jetzt muss ich erstmal, hallo? Hallo? Nee, das geht auch nicht. Iran hat auch, glaube ich, kein Telefon, wenn ich mich richtig erinnere. Wir müssen wissen, wo Daniel ist. Daniel. Was ist Daniel? Hallo? Daniel, das ist ein alter Schulkumpel von mir, der ist auf einmal verschwunden hier in Langenhagen. Ist so. Jetzt hängt seine Brüder Huspe und Bardi wollen mir nicht sagen, wo er ist. Bardi. Zwangsverheiratet. Huspe übrigens ist Trainer der vom SCL, von der A-Mannschaft. Iranische Nationalmannschaft. Oha! Kleines Breaking hier. Raul Bobadilla wird die Borussia verlassen. Der Wechsel nach Argentinien steht unmittelbar bevor. Argentinien? Ja. Das gibt's ja gar nicht. Hello? Hello. Hallo. Hallo. Wer ist denn da? Is your country dangerous? Hello. Hello. Can you hear me? Hello. Yes. Yes. Cool. Chris, it's your turn. Which country we're calling now? Iran. Iran. Iran. Hello. My schedule was that. What? My schedule was that. You can help me. I searching an old friend from the back in the days, Bumanschule. We tried to make a Fachabi, and he's lost, and nobody knows where he is. His name is Daniel. Do you know where he is? Daniel. No. Your country is in the World Championship, World Cup football. Which one is Ashkan Dejaga? Do you know Ashkan Dejaga? No, you don't know. He's your Galionsfigur in your national team. And he's playing in the second English Premier League, and he is still the captain, I think. He's now playing in Wolfsburg. No. Nicht mehr. Das gibt's ja gar nicht. Das war ein rassistischer Anschlag hier direkt. Nee, das war wirklich ein ganz normales, schönes Gespräch. Und ich habe erfahren, dass Ashkan Dejaga immer noch da spielt, obwohl er in der zweiten englischen Liga spielt. Also die Telefonate, entweder war ich früher besoffener und mir ist nicht aufgefallen, wie scheiße das ist. Oder es hat sich einiges geändert an der Telefonfront. Muss man auch mal sagen. So, Wechselfix, Delaney wechselt nach Dortmund. BVB stand England Raum, siehst du? Sag mal, das verstehe ich aber wirklich auch nicht, dass der Delaney, ist der dir auch oder euch so positiv aufgefallen, dass der jetzt plötzlich Dortmunds Heizbringer wird? Überhaupt nicht. Der Chris hat das ja letztens ganz nett bei Twitter geschrieben, dass 20 Millionen ja mittlerweile eigentlich schon fast ganz normale Summen sind, die halt für jeden Allerweltsspieler bezahlt werden. Also, ich glaube, was Ricky meint, ist, dass das der Transfer momentan ist, den Dortmund getätigt hat. Ja, das wird ja nicht das Ende sein. Na, wen wollen die denn noch holen? Ja, warte mal ab. Da wird schon noch was kommen. Das ist in so einer WM-Saison immer ein bisschen hinten dran. Ja, das höre fuck ich it, fuck it, fuck it, fuck it. Ja, das höre ich übrigens die ganze Zeit auch hier von deinem dicken Max. Der sagt auch die ganze Zeit, ja, lass uns mal abwarten, bis das Transferfenster in England schließt und die WM rum ist. Also ich weiß nicht, ob man sich da nicht ein bisschen verkalkuliert, wenn man da jetzt wartet, bis alle Spieler mehr oder weniger unter Dach und Fach sind und dann den Rest sozusagen nimmt. Ich meine, das war schon immer eine schwierige Strategie bei der ein oder anderen Disco-Techno-Party, die ich beigewohnt habe. Das ist wahr, ja. Also, du meinst, wenn man so die Letzten nimmt, die dann noch besoffen an der Theke sind und die mit nach Hause nimmt, ne? Ja, also ich bin da äußerst skeptisch, ob sich die Bundesliga qualitativ verbessern wird im Vergleich zu dem Jahr. Ich bin auch hin und her gerissen, ob es der geilste Transfersommer wird oder der absolut langweiligste für die Bundesliga. Also ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, grundsätzlich zu warten, dass man guckt, wie sich die Spieler bei der WM entwickeln. Das kann man durchaus machen. Aber ich glaube, in diesen Zeiten aktuell, wo die Bundesliga finanziell gar nicht mehr wettbewerbsfähig ist, ist es fahrlässig und dumm. Also ich kann ja mal gucken hier. Bei Dortmund werden aktuell folgende Spieler gerüchtet. Malcolm. Da kennst du auch, Chris. Der geht doch jetzt zu Inter. Das ist doch der in der Mitte, oder? Malcolm in der Mitte. Ja. Ricardo Rodriguez. Der geht zu Inter. Wer? Ricardo Rodriguez von AC Mailand, Linksverteidiger. Ja, den finde ich schon gut, aber ich weiß auch nicht so richtig. Grundtechnisch schwierig. Ja, aber ich sag mal so, wenn sie den kriegen, das wäre schon nicht schlecht. Dann dieser Jean-Michel Seri oder so, den kenne ich halt nicht. Also von Seri ist von OGC Nice. Der ist wirklich super. Das ist so ein Offensiv. Er kann alles. Rechts zu links. Oben ist, halt, ist, halt, wie ist halt so ein Ziehsohn vom Favre. Das ist so ein Marco Reus. Der ist so ein Marco Reus aus Nizza. Ja, aber das ist so ein Marco Reus aus Nizza, der wirklich den Favre wirklich in der Offensive so viel besser gemacht hat, als er eh schon war. Das ist wirklich so, ist eine Parallelentwicklung, kann man wirklich so sagen. Dann gibt es ja das Ben Afra-Gerücht. Afa-Gerücht, das ist Ben Afa-Gerücht, das ist ja für mich. Müsste doch auch schon jetzt inzwischen Ende 20 sein, oder? 31. Naja, siehst du. Wen ich interessant finde, das wusste ich gar nicht, dass Dortmund mit dem in Verbindung gebracht wird, ist der Udukai von Wolfsburg. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. 20 Jahre und hat sich eigentlich aus meiner Sicht gar nicht so schlecht. Sind das nicht diese Typen aus Herr der Ringe, Udukai? Udukai, was ist denn heute bei dir los? Ja, komm, der ist gar nicht schlecht gewesen. Der Manolas. Auch ganz gut. Taucht hier auf, den fand ich auch nicht so schlecht bei AS Rom. Also es war immer jemand, der für mächtig Power gesorgt hat, wenn der reinkam. Lukas. Nee, Konstantinos Manolas, der von Manolas, Rom, okay, ja. Der ist gut, aber ich glaube nicht, dass er in Dortmund geht. Diallo, das scheint ja sehr konkret zu werden. Kann ich nicht einschätzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, das war auch so ein Spieler, der halt in Mainz ganz okay gespielt hat, jetzt auch nicht heraus. Innenverteidiger, ne? Ja, genau. Aber für mich jetzt niemand, wo ihr gesagt habt, boah, den musst du halt ja eigentlich gleich mal unter den Nagel reißen, aber ich bin natürlich auch nicht dafür zuständig, Spieler rechtzeitig zu entdecken, damit man sie noch bezahlen kann. Vielleicht haben die Dortmunder da ein besseres Händchen. Ja, dann kommen wir zu so Spielern wie diesen Matthews von, wie heißen die nochmal? Man denkt, es heißt Ajax Amsterdam, aber es war, wie hieß denn diese komische Ajax-Truppe nochmal? Das war so ein Ableger. Ajax, wisst ihr das nicht? Nee. Cape Town. Ajax Cape Town. Nie gehört. Ja, habe ich auch nie gehört, aber da gilt halt so als großes Talent, 17 Jahre alt, wird auch schon als ziemlich sicherer Transfer, glaube ich, vermeldet von dem einen oder anderen Schundblatt. So, dann gibt's hier noch so ein, die kenne ich ja nicht, da brauche ich auch nicht drüber reden, wenn ich einen Spieler nicht kenne. Pavard, der geht nicht nach Dortmund. Grimaldo, habe ich auch noch nicht viel von dem gehört. Also so richtig ein geiler Name. Also das ist ja, du hast es ja eben schon gesagt. Soll gut sein, oder? Von Ajax Amsterdam. De Ligt. Ja. Der, wie wird denn ausgesprochen? De Ligt? De Ligt. Ja, genau. Ich habe nur gehört, dass der gut sein soll. Nee, doch, der ist auch bei Bayern im Gespräch. 18 Jahre alter Innenverteidiger. Schon ein Statement mit 25 Millionen Marktwert. Da haben wir ja noch Balotelli. Niemals. Nur weil Favre den mal gezogen hat. Nein. Glaube ich auch. Und Quatsch machen die nicht. Das ist der erste interessante Spieler. Nach Aubameyang und... Vom Namen her, der erste interessante Spieler für mich, so, wo ich wirklich denke, wow, ja, das wäre mal eine, für die Bundesliga wäre es eine Bereicherung aus meiner Sicht. Ja, na klar, weil es so eine Figur ist halt, ne? So ein enfant terrible halt. Weil ich ja gerade über das Gerücht mit Pulisic und Liverpool stolpere, wieso ist denn der eigentlich bei Bayern kein Thema, der Pulisic? Na, zu jung. Schönes Argument, ja. Ja, da ist ein Totschlagargument. Ich wollte irgendwas sagen, aber nee, alle Zähne gezogen. Ja, es wird jetzt, aber du hast da ja wenigstens Namen. Wenn so die Gerüchteküche dir in Gladbach durchliest, du hast es ja eben auch gesagt, da ist ja noch nicht mal was irgendwie, ne? Martial, also ich kenne, es wird denn da gerüchtet? Ja, ach, genau. da gibt's so das Top-Gerücht, ist ja Niklas Füllkrug. Juhu, ne? Das muss doch für dich ganz schlimm sein, oder? Wenn Füllkrug der Königstransfer bei Gladbach werden würde. Das wäre richtig schlimm, ja. Und in Hannover lachen sie. Und dann werden da so Namen, wenn du so die Namen durchliest, also ich bin ja, was internationalen Fußball angeht, nicht immer so ganz bewandert, und dann liest du dann irgendwie Dalbert. Hat schon mal jemand was von Dalbert gehört? Dahlberg oder Dahlbeck? Es gibt nämlich den Dahlbeck, der ist ja gut, der von Ajax. Ja. Der hat nur eine scheiß Saison gespielt, aber der ist im Prinzip sehr gut. Dalbert spielt bei Inter Mailand und ist anscheinend irgendein Spieler, der 12 Millionen Marktwert hat. Noch nie von gehört. Und dann liest du dann weiter und liest so 66%, weißt du, denkst du, so, oh, das ist ein Name, den musst du ja dann haben. Und das ist Torben Müsel vom 1. FC Kaiserslautern mit einem Marktwert von 200.000. Ja. Stark. Was ist denn da los bei euch? Sag mal, ihr habt ja wirklich, also das, irgendwie geht das alles ziemlich bergab da bei euch, habe ich das Gefühl. Ja, man hat so das Gefühl, die ruhen sich im Moment ein bisschen zu sehr auf den letzten Jahren aus und das Gefühl, dass vielleicht Veränderung auch mal gut tun würde. An welcher Position, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ja, ich meine, der Hazard, der wird ja wahrscheinlich auch abdüsen. Ja, aber man hört davon, da müssten natürlich auch Summen kommen, die schon ziemlich krass wären, ne? Weil was, der hat halt 80 noch Vertrag. Millionen oder was? Nein, wir reden von Gladbach-Summen. Also so, 75. Da müssten schon so 30 Millionen oder so meiner Meinung nach drin sein. Mindestens. Der Hermann geht nach Bremen. Nach Bremen. Vielleicht? Ja, okay. Gibt es auch so Gerüchte drum, ja. Der Müsel sehe ich jetzt auch gerade. Hazard. Der mit, glaube ich, jedem europäischen Verein in Verbindung gebracht wird. Ja. Ja, ich weiß auch nicht so richtig, was da los ist. Ich mache mir übrigens immer mehr Sorgen über meinen Verein. Weil dieses. Schön. Das ist ein schönes Geräusch, finde ich. Einfach mal diskret sich wieder in die Runde einklinken. Das kann er. Das ist auch gar nicht was dich so an deine tägliche Arbeit erinnert, dieses Geräusch. Ne? Ich glaube, das war denn jetzt? Ein Aufguss bei dir, oder was? Ein Aufguss? Was war? Ihr redet, glaube ich, über mich, aber der Empfang war gerade relativ total laut gerade bei dir irgendwie. Ja, nee, das glaube ich nicht. Ja, gut, kannst du jetzt auch nicht beweisen, muss ich ganz ehrlich sein. Ich war gerade dabei, mir Sorgen zu machen über den VfB, weil ich glaube, die unterschätzen so ein bisschen ihre Überperformance der Rückrunde. Weißt du, okay, so, Meinst du, die sind auf so einem hohen Ross gerade, dass sie denken, das läuft schon? Oder? Ich bin unterschätzen oder überschätzen sie? Sie überschätzen sich. Also sie denken, Mensch, das lief ja richtig gut. Wir haben mehr oder weniger eigentlich die Truppe beieinander, die wir brauchen, um in der nächsten Saison auch wieder zumindest nicht abzusteigen. Sage ich erstmal, ja, im Prinzip stimmt es. Aber es gibt natürlich schon noch eine Menge Baustellen im Team. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass wir... Was kostet denn der Pavard, wenn der geht? Ach, das weiß ja kein Mensch. Da wird was gesagt zwischen 30 und 60 Millionen. Ich kann mir, alles ist für mich völliger Humbug. Wenn ich die Summen höre, kann ich, weiß ich nicht, damit kann ich nichts anfangen. Da könntest du auch sagen, kriegst du 5 Luftballons für. So einen ähnlichen Stellenwert hat das für mich mittlerweile. Diese Summen, ich kann das überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Da wechselt Mario Gomez für 3 Millionen nach Stuttgart und Pavard für 60 Millionen nach was weiß ich wohin. Ich kann das nicht mehr nachvollziehen. Tut mir wirklich leid. Also das hat für mich auch nichts damit zu tun, dass komplett der ganze Markt sozusagen nach oben aufgeblasen schwemmt. Ist, ne? Ja, das ist zwar auch der Fall, aber ich habe das Gefühl, dass das Marketing hinter den Spielern vor allem dann ausschlaggebenden Grund gibt. Ja, aber dass so ein Spieler wie Pavard schon so ein starkes Marketing dann hinter sich hat, ist auch irgendwie krass, ne? Ja, aber wo kommt das her? 60 Millionen, ey, das ist ja, aber man hat auch immer das Gefühl, ich bin jetzt nicht so interessiert in der Sportart, aber hier dieser Zverev, dieser Tennisspieler, der wird ja auch von Sky so in den Mittelpunkt geschoben, als ob weil es der einzige Deutsche ist, den es momentan gibt, und der ist Weltranglisten-Vierter. Der ist ja auch gut, das sage ich ja auch gar nicht. Ich finde es nur, wie über den berichtet wird, der wird so als Hero dargestellt. Der ist so the Face of the Company so ein bisschen, weißt du? Und ist ja auch so. Das ist ja immer so. Gerade bei solchen Sportarten, die sehr davon profitieren, wenn eben ein Deutscher Erfolg hat, ja, das ist ja ganz, ganz wichtig. Zum Beispiel, überleg mal beim Boxen, ja, da haben sie den unansehnlichsten Boxer zum größten TV-Renner schlechthin vermarktet, ja. Also Henry Maske, diese Boxkämpfer hat sich auf der ganzen Welt keiner freiwillig angeguckt. Damit hat der Iran US-amerikanische Botschafter gefoltert, ja, mit den Boxkämpfen von Henry Maske. So, und hier in Deutschland schalten alle ein und freuen sich, dass dann der Nachfolger des großen Henry Maskes plötzlich der scheiß Schlumpfboxer ist und so eine Kacke. Also es ist halt. Ja, weißt du, was ich meine? Es gibt halt immer irgendwie so muss immer so einen nationalen Bezug haben. Also, weiß ich auch nicht, warum. Also, welchen Sportart? Natürlich, auf jeden Fall. Ja. Ich verstehe es auch, wenn man ein Unternehmen ist wie, weiß ich nicht, RTL oder Sky, dass man da das sehr glorifiziert. Und wenn du keinen Deutschen hast, nimmst du Ukrainer, die irgendwie Deutsch sprechen. Ich kann natürlich nicht beurteilen, ob das in anderen Ländern auch so ist. Kann ich nicht beurteilen. Aber ich habe das Gefühl, dass man, weil ich ja nicht in dem Land lebe. Warum sollte das nicht so sein? Das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich hab von außen betrachtet das Gefühl, dass man Leistungen dass die Leistung an sich einen höheren Stellenwert hat, als jetzt zum Beispiel bei uns von Ausländern. Also was ich jetzt zu sprechen kommen will, ist, wenn du zum Beispiel in Japan performst, dann ist das immer ein sehr respektvolles Publikum. Ist jetzt egal, ob ihre Mannschaft verliert oder gewinnt, die sind für ihre Mannschaft, aber die zeigen dir, dass sie deine Leistung anerkennen und sind immer sehr respektvoll. Die Amis zum Beispiel, die gehen ja auch mal voll ab, wenn irgendwie ein Brasilianer einen geilen Move macht, jetzt zum Beispiel gerade bei MMA oder so. Ja, also da sind die auch nicht so, dass dann der Deutsche sozusagen, in dem Fall dann der Amerikaner, besonders in den Vordergrund gestellt wird, aber gut, die Amis sind natürlich sehr patriotisch, gar keine Frage. Ich weiß nicht, wie das in Ländern ist, die, mir fällt jetzt auch kein Land ein, wo man das mal vergleichen könnte. Aber zum Beispiel in der Schweiz, vielleicht täusche ich mich da auch. Aber ich habe mal gehört, dass in der Schweiz die Leute eher Bundesliga gucken als ihre Schweizer Liga. Ja gut, da sind ja auch nur 10 Mannschaften. Ja, aber theoretisch müssten wir ja dann auch eher das englische Produkt verfolgen, weil das ja... Warum? Ja, weil es besser ist. Naja, da geht es ja vielleicht eher um Quanti als um Qualität. Okay, wenn es nur um Quantität geht, dann selbst dann würde ich eher an der Stelle der Schweiz auf die Premier League zugreifen, weil wenn ich mir schon mehr Spiele angucken will, dann sollen es wenigstens gute sein. Ja, dann wollen sie aber da vielleicht noch, und auch wenn es da ein bisschen falsch klingt, die geografische Nähe dann doch etwas eher da haben. Ja. Der Fan aus der Schweiz fährt eher mal nach München ins Stadion als nach London, glaube ich. Ja, rein finanziell macht das Sinn. Ich glaube, du kannst es ja fast nicht leisten. Übrigens habe ich mich gegen die Dauerkarte entschieden. Ich habe lange überlegt. Ich habe mich gegen die Dauerkarte entschieden. Aber bist du Mitglied? Ja. Also im Verein? Ja. Ich bin Mitglied. Okay. Ich dürfte praktisch noch eine kaufen dann ab 12. Du dürftest, das war eine sehr tolle Sache. Kam da irgendwie Reaktion drauf? Nee, das war dumm. Nein, du meinst jetzt, weil ich geschrieben habe, eigentlich müsste man es andersrum machen. Es macht ja, ja, nein, ich fand es aber gut, wie du das dargestellt hast, weil es schon ein bisschen dreist auch ist, ne? Ja, ich finde die Herangehensweise zu sagen, also Leute, wir haben schon so viele Dauerkarten jetzt praktisch in der Verlängerungsphase abgeben müssen, dass wir jetzt nicht mehr genügend haben, nur Mitglieder bekommen welche, also werdet noch schnell Mitglied. Das ist ja, halt ja, so genau. Ein Scheiß, weil dadurch werden es ja nicht mehr Dauerkarten, die zu verkaufen sind. Eben. So, also das ist der falsche Ansatz. Ja. Ne? Da kannst du gleich sagen, okay, wir machen einen offenen Verkauf und Dauerkarten und Mitglieder haben überhaupt keinen Vorteil. Oder du sagst halt, ja, wer bis jetzt kein Mitglied war, hat Pech gehabt. So, aber das ist ja jetzt einfach nur, um irgendwie noch ein paar Mitglieder zu generieren. Das ist sowieso hier Wolle Dietrich sein absolutes Heiligtum, dass er versucht, irgendwie diese 100.000 Mitglieder voll zu bekommen. Wie viel gibt's da jetzt im Moment? Ich glaube 66.000 oder so. Also wir sind noch weit davon entfernt. Okay. Aber das ist jetzt in den blauen Dunst geraten. Es kann auch eine ganz andere Zahl sein. Aber es sind über 50, das weiß ich. Ich wüsste nicht, wie viele Gladbach hat. Keine Ahnung. Kann man ja auf Wikipedia nachgucken, glaube ich. Aber das ist so das Ding schlechthin. Ja. Und wie absurd das ist, dass eine ausgegliederte Profimannschaft plötzlich enorm Werbung dafür macht, dass alle in den Verein eintreten sollen. Ja, ist halt auch nochmal so ein Ding. Weil stimmt, das macht natürlich noch weniger. Du kannst ja sowieso nicht mitreden. Also. Ja, aber nein, aber es macht natürlich weniger Sinn. Das ist richtig. Ja, es ist für mich irgendwie so diese Ausrichtung, ja, dieser Versuch, sich da an diversen großen Mannschaften zu orientieren, der geht mir so ein bisschen auf den Sack, weil wir sind halt einfach keine große Mannschaft. Dafür ist in den letzten Jahren zu viel falsch gelaufen und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die Vereinsführung schon 3 Schritte vorausdenkt, ohne die Hausaufgaben für Schritt 1 und 2 gemacht zu haben. Ist jetzt einfach nur so ein komisches Gefühl. Ich hab wirklich den Verdacht, dass da viel Glück dabei war, dass Reschke jetzt zuletzt ein paar Treffer gelandet hat mit Gomez, mit Korkut, Tommy. Also bei dem Tommy, da wundert sich der Reschke wahrscheinlich selber noch am meisten, dass der so erfolgreich ist oder war, muss man sagen. Und ich hab so ein bisschen Bammel davor, dass diese Glückssträhne irgendwann mal reißen könnte von Reschke und dass dann natürlich vielleicht auch Reschke mal irgendwann weg ist und wir dann wieder mal von vorne anfangen müssten. Also richtig wohl ist mir nicht. Das meine ich, bei der aktuellen Ausrichtung bin ich mir nicht sicher, ob wir da nicht einige Fehler machen. Ja, weiß nicht. Es fühlt sich falsch an, irgendwie alles. Also aus Gladbach mal der aktuelle Zahl vom 16. April 83.351 Mitglieder. Das müsste der Viertvereins, also die meisten Mitglieder haben so an vierter Stelle, würde ich sagen, oder? Okay, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, ich hätte also gedacht, dass Dortmund und der Bayern ist aber schon ganz vorne. Ne? Ja, Bayern ist, hat die meisten Mitglieder weltweit. Weltweit, okay. Ja. Mhm. Und auf Platz 2 ist Sporting Lissabon. Stimmt, das habe ich auch mal gehört. Das ist ja krass. Okay, warum? Kriegen die da was umsonst? Weiß ich auch nicht. T-Shirt. Das, so der das Geile war ja heute, ich meine, man guckt ja immer noch, SSNHD guckt man ja immer noch. Ne? Ich nicht. Und, oder hat's doch, wenn es so nebenbei läuft, nee, bin ich so. Nicht. Ich auch, ja, ja, ja. Und auf jeden Fall, da war ja auch dann Ronaldo definitiv von Madrid weg, weil die portugiesische Zeitung, wie hieß sie noch gleich? La Marca? Nee, eben nicht. Das war so eine das Zeitung, von der ich noch nie gehört habe. Das ist eine spanische, ja. Aber eine Zeitung, von der ich noch nie gehört habe. Aber die erste Schlagzeile von Sky ist: Ronaldo auf jeden Fall weg. Also bleibt jeder dran, um zu wissen, wo er hingeht. Ne? Und, genau, ja. So, jetzt machen wir noch ein lustiges Mitgliederraten. Jetzt pass mal auf. Chris hat natürlich absolut recht. Bayern München auf Platz 1 mit 284.000 Mitgliedern. Stand Mai 2018. Ja, Platz 2 Borussia Dortmund, 153.000. Ich runde jetzt auf und ab. Ja. Platz 3 Schalke mit 150.000. Jetzt, was denkt ihr, wer ist auf Platz 4? Köln. Es ist nicht Gladbach. Nee. Ja. Das war richtig. Ich lass dich nicht revidieren. Es war einfach gut getippt. Und tatsächlich auch über 100.000. Krass. Jo. Gladbach dann 80.000 Mitglieder. Der HSV kommt dann auf Platz 6 mit 76.000 Mitgliedern. Oh, hätte ich auch mehr gedacht. Okay, ja, stimmt. Ja, wer kommt auf Platz 6? Der HSV. Mhm. Kann natürlich sein, dass da irgendwie 20.000 in den letzten 4 Jahren ausgetreten sind. Wundern wird es mich nicht. Dann kommt Eintracht Frankfurt mit 50.000. Ja, das ist schon alles Tradition, das kann ich verstehen. Und dann kommt für mich eine Überraschung. Werder Bremen. Hätte ich da nicht gedacht. Mit 36.500. Aber jetzt pass mal auf. Der Rest ist ja eigentlich scheißegal. Also das ist ja jetzt nicht verwunderlich, dass Leverkusen kaum... Wie viel hat denn Leipzig hat das, nur so viele wie... Jetzt wollte ich dich nicht... Pass auf, jetzt darf mal jeder von euch tippen. Wie viele Mitglieder gibt es denn bei Rasenballsport Leipzig? Ich wusste die genaue Zahl. Ich gebe... Lass erst mal Chris, wenn du es weißt. 9.600. Okay. Ich könnte sagen, so viel hat Hoffenheim. Ach was. Ja. Mitglieder sind es, also nicht, ich bin nicht ganz sicher, 5 oder 6, das hat was mit der Anzahl der Leute im Aufsichtsrat zu tun. Die können Mitglieder werden. Nee, es sind 750. Ja gut, aber dann gibt es da aber irgendwas anderes noch, eine Regelung. Die, ja, aber 750. Ja, 750. Ich meine, das ist halt ein scheiß Bundesliga-Club. 750 Mitglieder, das kann doch gar nicht wahr sein. Doch, doch. Doch. Das ist ja... Das sind aber, ich glaube, das sind alles Angestellte der Förber. Das hat was damit zu tun. Irgendwie sowas ist das. Sonst kannst du dann, war das mal so ein Gewinnspiel bei Red Bull oder so, dass du, wenn du die Lasche aufmachst... Nein, aber jetzt mal im Ernst. Das habe ich mal irgendwo gelesen. Das hat irgendwas mit der Firmenzugehörigkeit oder sonst irgendwas zu tun. Sonst kannst du... Jetzt passiert, da ist ein Frosch aus dem Mund gesprungen. Ja, der war einfach da, Entschuldigung. Jetzt mich niederlachend. Aber ist wirklich schau mal. So, jetzt gucke ich hier gerade, ob es dafür eine Erklärung gibt. Aber es gibt ja immer nur diese, also auf die Schnelle gibt es keine Erklärung, leider Gottes. Aber das ist, ich mache mal Mitgliedsantrag RB Leipzig. Mitgliedsantrag müsste ja eingehen. So, Antrag RB Leipzig. Der Trust schreibt gerade, vor wenigen Tagen verkündete der HSV den Durchbruch der 80.000 Mitgliedermarke. Also die sind jetzt auch weiter oben. Hier, Fördermitgliedschaft ist das. Jetzt haltet euch fest. Könnt ihr mal die IBANs raussuchen. Ja, ich habe sie hier, Moment. Ja, warte ich noch kurz. Wisst ihr eure IBAN auswendig? Es gibt nein, aber ich habe sie hier liegen. Ich habe sie halt am PC liegen, weil da brauche ich sie halt nur. Der Nachwuchs ist einer der wichtigsten Bestandteile unseres Vereins und genießt eine ganz besondere Bedeutung. Über 250 sportbegeisterte Kinder und Jugendliche spielen mit viel Spaß in den 14 Nachwuchsmannschaften, darunter zwei Mädchenteams. Auch ihr wollt unseren Nachwuchs unterstützen? Dann kommt in den Kreis der Roten Bullen, werdet RBL-Fördermitglied und tragt mit eurer Mitgliedschaft einen wichtigen Teil zur optimalen Nachwuchsausbildung bei. Was fördert die Mitgliedschaft? Mit den geleisteten Beiträgen der Fördermitgliedschaft könnt ihr in den Nachwuchsbereich von RB Leipzig aktiv fördern und unterstützen. In erster Linie steht dabei unsere jüngsten Teams sowie die Mädchenmannschaften im Fokus der Förderung. Die Fördermitgliedschaft, oh jetzt wird's interessant, wird in den Kategorien Bronze, Silber und Gold sowie als Familienmitgliedschaft angeboten. Die Kategorie beinhaltet eine Vielzahl spezifischer Vorteile für die Mitglieder der jeweiligen Rubriken. Die Mitgliedsjahresbeiträge liegen je nach Kategorie zwischen 70 und 1000 Euro. Eine Mitgliedschaft, ich meine, wenn es ein Verein gebrauchen kann, dann die. Eine Mitgliedschaft kann zu jedem Zeitpunkt... Die Beiträge werden dementsprechend angepasst und mit jedem Alter abgeschlossen werden. Anträge. Okay, ich stehe den Tausender, sagt der siebenjährige Rick. Also die Anträge wollen wir jetzt nicht vorlesen. Hier Bronze, also Jahresgebühr für die Bronzemitgliedschaft 100 Euro, Entschuldigung, ermäßigt 70 Euro. Die Vorteile sind offizieller Fördermitgliedsausweis, oh, super, wie im Ipsheft, Teilnahme am RBL Fanfest. Also ich kann mir vorstellen, geil, dass ich das irgendwo so in so einer in so einem Stellplatz irgendwie von irgendeinem Jugendtrainer. Vielleicht in so einer Garage von so einem Jugendtrainer. Da wird wahrscheinlich das RBL-Fanfest stattfinden. Da stehen dann sechs so aufblasbare Tanzpuppen, die da auch immer bei Bayern hochschießen, wenn sie ein Tor schießen. Und drei Leute sind auch noch da. So, jetzt kommt's aber. Es gibt noch ein paar Begrüßungspaket. Ein Fanpolo, ich hoffe das Auto. Und ein T-Shirt. Ein Red Bull-Fanpolo und ein T-Shirt. Dann gibt's einen Hobbykick auf einem der Kunstrasenplätze des Vereins. Aber nur nach Verfügbarkeit. Ja, schade. So, das Heimspielflugblatt gibt's per Abo. Per Mail als PDF. So, jetzt kommt's aber. Jetzt denkt ihr, holy shit. Was kriegen da erst die Leute, die Silbermitgliedschaft machen? Gold haben. Silber. Jetzt, Potter, du schießt ja schon über das Ziel hinaus. Silber, 500 Euro im Jahr. Fast wie Sky. So, da kriegst du all das, was ich dir jetzt gerade eben auch vorgelesen habe. Aber jetzt kommt's. Ein Treffen mit der Mannschaft. Beziehungsweise halt einigen Spielern. Also es kann auch sein, dass da irgendwie nur vier Balljungen kommen dann unter Umständen. Aber du hast ein Vorverkaufsrecht auf Top-Spiele, wo ich mir so denke, die kriegen da die scheiß Bude nicht mehr voll. Hier, also da haben sie können sie 3 Wochen vorher schon die Tickets ordern. Da kriegen sie den Sitzplatz gegen Hoffenheim sicher. So. Und jetzt kommt 1.000 Euro Jahresgebühr. So. Oh, also damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Okay. Also natürlich bekommst du all das, was du auch bei der silbernen und bronzenen Mitgliedschaft bekommst. Aber jetzt geht's richtig ab. Übergabe des Fanpolo-Shirts, leider Gottes nicht des Autos, durch den Lieblingsspieler. Von wem steht nicht dran? Also könnte auch sein, dass da irgendeiner, weiß nicht, von Sachsen, Leipzig kommt. Du darfst vielleicht sogar aussuchen. Ja, wen würden wir denn nehmen? Natürlich krass. Ja, sag mal, wen würdest du nehmen? Ja, es steht ja nicht, dass der von RB Leipzig sein soll. Bevor. Stimmt, da steht nicht dran. Ronaldo. Hier, Vertrag gebrochen. Stimmt, hier steht einfach nur Übergabe des... Das wäre eigentlich ein geiler Move. Da einfach mal so... Übergabe des Fan-Polo-Shirts durch den Lieblingsspieler und dann, ja. Kommt Rodriguez. Nee, du musst irgendwie sowas völlig so richtig, oh nee, bei Leipzig gefällt mir Patrick Eber. Pelé, bitte. So, aber es geht weiter. Und da freuen sich vor allen Dingen die Dicken, die 1000 Euro Jahresgebühr hinblättern. Da gibt's nämlich ein gemeinsames professionelles Fitnesstraining. Ja, oh. 1000 Euro, sag ich nur nochmal, wa? Also, und dann... Musst du halt schon ein bisschen sadomasochistisch veranlagt sein, ne? Dass so. Du da die 1000 Euro für und, bezahlst, für mich, dass du Fitnesstraining gehst. Der geilste Vorteil... Einmal oder ist das ein Abo? Das Fitnesstraining ist, glaub, nur einmal. Ach so. Und wird wahrscheinlich mit dem letzten und geilsten Punkt der goldenen Mitgliedschaft überreicht. Und zwar, und jetzt... muss ich wirklich ein bisschen um Ruhe bitten. Ja. Das absolute Goodie schlechthin, wenn ihr 1000 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr bezahlt, bei RB Leipzig ist ein Motivationstag im Verein. Das ist das Knallerding schlechthin. Da gibt es einen Motivationstag im Verein. Also, wie stellt ihr euch das so vor? Musst du da den Verein motivieren oder wie rum geht das? Ich weiß es nicht, aber ich stelle mir einfach vor, wie ich da so reinkomme und sage, ja, du bist es, du kannst es, Junge, du machst das heute, das Ding klar, hier ist der Timo Werner mit deinem Polo. Kommt er so vorgefahren mit so einem Polo, mit so Hörnern drauf, aus Schaumstoff. Super. Jetzt sehe ich gerade, es gibt sogar noch ein Familienpaket, das wäre vielleicht was für uns als homosexuelle Familie. 200 Euro kostet die Jahresgebühr, ist familienfreundlich, finde ich. Ja. Also den Mitgliedsausweis. Da kann auch der kleine Niklas mal 5 Euro zu. Je nachdem, wie viel die Kinder verdienen. Ja, eben. Du bekommst das Begrüßungspaket mit, aber hier nur mit einem Fan-T-Shirt, nicht mit einem Fan-Polo. Ja. Und Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren erhalten jedes Jahr ein neues T-Shirt. Ist aber nett. So, dann gibt's einen Hobbykick auf dem Kunstrasenplatz, aber nur nach Verfügbarkeit. Ja, Kinder bis 11 Jahren können als Einlaufkinder beim Spiel dabei sein. Kinder bis 18 Jahren können eine Trainingseinheit in der Red Bull Arena absolvieren. Und jetzt hier das absolute Ding. Das ist aber cool. Wenn du Fan von dem Verein bist, ja, und das genau machen kannst, von RB Leipzig. Cool. Ja, da wird ja, man einen finden, der da sagt, Mensch. Schon, ja, da sollen schon 2-3 Leute drauf halten. Also. Ich sag nur St. Petersburg, 7 Leute. Auswärtsspiel, ja, Europapokal, genau, Viertelfinale. Genau. Fuck you. So. Exklusives RBL-Sticker-Paket. Bekommst du auch noch ein paar Aufkleber. Ja, so ein paar Aufkleber. Nein, ja. Das gibt's. Hör mal, wie ist das eigentlich bei euch? Seid ihr auch jetzt schon zu Sticker-Sammlern geworden? Nur um bettelnde Kinderhorden abzuwehren? Nee. Das ist so herrlich. Ihr müsst beim Rewe drauf achten, da stehen schon Kinder vor der Kasse und ich sage, will sie die Sticker? Ich sage mal ja und schmeiß die danach weg, zerrissen. Geil. Das macht Spaß. Das ist geil. Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Würde ich aber machen. Das macht Spaß. Ja, mich hat an der Kasse beim Rewe die Frau gefragt, sammeln Sie die Sticker? Sag ich, nö. Und dann sagt meine Tochter, doch, die sammle ich. Und dann sagt so ein Scheiß brauchen wir nicht. Und dann hat mich die Frau oh, ganz... Gott, das so ist aber fies. Die sammelt die ja gar nicht. Die will nur immer so die scheiß Aufkleber haben, damit sie die irgendwo hinklebt. Die hat keinen Sammelheft dafür. Das ist das Problem. Ich kann mir richtig vorstellen, wie Ricky so von oben nach unten guckt. Nee, so einen Scheiß brauchen wir nicht. Oh, gestern habe ich mal meine Muskeln spielen lassen, du, bei einem Klassenkamerad von meiner Tochter. Oh. Ja, der hat mich nicht gesehen. Und hat immer so, Mia, immer ihren Namen die ganze Zeit durchs ganze Freibad geschrien. Und das war ihr unglaublich peinlich, weil das auch so ein Depp ist halt so. Mhm. Ja. Und dann bin ich hingegangen und hab gesagt, was ist denn los? Dann sagt er, ich wollte sie nur was fragen. Dann sagt er, die will auch nicht mit dir reden, lauf weiter. Und dann ist hat er sich umgedreht. Das war aber eine krasse Nummer. Ja. Geil, oder? Wollte ich mal angeben jetzt hier. Und? Habt ihr auch so ein bisschen Respekt verspürt gerade? Ja, absolut. Doch. Ich kann gar nichts mehr sagen. Ich glaube, ich habe unter mich gemacht. Auf der Auslichtware? Bitte was? Ich mag es doch early. Ich wurde übrigens von einer Zecke attackiert. Auf Südtirol, wie wir sagen. Und ich bin Teil der Umweltgeschichte, kann man sagen. Denn nach Aussage der Vorbesitzerin des Bauernhofs, nachdem ich das Ding abgekauft habe, also sie hat mir gesagt, bis zu diesem Sommer gab es nie Zecken auf dieser Höhe, 2000 Meter hoch, da gibt es keine Zecken, weil die natürlich dann im Winter ist denen ein bisschen kalt. Und dann gehen die und dann denken sich, nö, können wir gleich hier unten bleiben. Und jetzt hatten sie also praktisch zum ersten Mal wirklich das Problem mit Zecken. Und die sind da wirklich fast schon panisch, weil hier bei uns in Baden-Württemberg hat man mit der Gefahr zu leben gelernt, muss man sagen. Also bei uns hat man sich einfach dran gewöhnt inzwischen. Und ja, es sind ja alle geimpft, FSME und die ganze Kacke. Und Bulliarose ist mehr oder weniger sowas wie ein Schnupfen. Das DSGVO auch geimpft? Es ist mittlerweile auch geimpft. Hast du auch eine Menge schon? Leute sind da geimpft, ja. Ja, aber das fand ich fand es schon krass, dass plötzlich jetzt da wirklich auf solchen Höhen auch sich die Zecken tummeln. Ist natürlich direkt vom Klimawandel beeinflusst, leider. Absolut. Ich werde die Bekanntschaft machen ab Montag. Ja, du bist in Bayern. Da haben die auf ja sowieso Team schon lange diese Probleme mit Zecken, ja, wie bei uns in Baden-Württemberg. Also bist du geimpft? Nee. Nicht? Bei uns in Norddeutschland ist das nicht so ein Thema. Das ist halt living on the edge. Ja, Chris, aber wenn du nach Mexiko gehst, da lässt er dich auch gegen Montezumas Rache, lässt er dich doch auch impfen, da einen Korken nimmst du mit oder sowas. Also wenn ich in Mexiko bin, dann bin ich immer nur im Bordellen, da sind wenig Zecken. Da bin ich nicht in der Natur. Das sind mehr Ratten, aber ich bin ja während der Bundeswehrzeit von einer Zecke gebissen worden. Was? Und hab's nicht während der Übung und hab's nicht gemerkt und hatte dadurch eine aktive Borreliose im Körper. Das ist gar nicht so angenehm. Ach, ja, das glaube ich. Ja, wie, du hast, wo so wurdest du denn gebissen? Zwischen den Beinen sozusagen. Wo es immer der Fall ist. Das hast du nicht gemerkt? Also ich meine, da kommt doch so ein roter Kreis. Das ist richtig, aber du hast nicht so viel die Möglichkeit, dich draußen im Gelände zu waschen. Komplett. Also wenn ich mich wasche, dann musst du dir vorstellen, ich mir mal auf den Rücken, nehme einen Lappen zwischen die Zähne und dann putze ich mir den Arsch noch raus. Also das sehe ich eigentlich immer alles. Ja, aber wie schönes Bild, gesagt, wie ich mir gerade vorstelle, wie ich in der Badewanne liege, mit einem Lappen. Wie ein Biwak liegt, ja genau. Nee, aber das war zu der Zeit nicht so möglich und ich habe es nicht gemerkt und das war gar nicht so witzig, weil als dann auf einmal der Hauptmann ins Gelände kam bei der nächsten Übung und auf einmal nur hieß, hier Flieger, kommen Sie mal her, und ich so, scheiß, was hast du denn jetzt gemacht, wenn der Hauptmann schon kommt, ne? Ja, Sie müssen direkt hier ins BBZK, also ins Krankenhaus, und dann lag ich da 2 Wochen stationär, ne? Weil das halt auf eine Hörnerin führen kann, ne? So, zum Schluss geben wir bekannt, wie die Startformation für das Megaspiel Deutschland gegen Mexiko aussehen wird. Oh, das ist toll, ja. Im Tor. Ich dachte, gegen Südafrika oder was da am Freitag ist. Im Tor, ja. Ach, das ist mir scheiße. Guckst du das? Also ich kann mich wirklich dafür nicht begeistern. Ich bin nur gespannt auf die DFB-Pokal-Auslosung, weil ich mich schon wieder auf den DFB-Pokal so sehr freue. Weil endlich wieder Fußball. Beide die erste Runde. Ja. Ja, aber dann geht's wieder los. So, das aber machen wir nicht Dieter der Woche? Machen wir nicht Dieter der Woche? Ich hab so einen schönen. Ja, das müssen wir auch noch machen. Da muss ich mir noch was überlegen. Gut, da hast du natürlich recht. Aber im Tor haben wir uns, denke ich mal, auf Ter Stegen geeinigt, oder? Ja. Oder Quatsch, auf Neuer. Sollen wir unsere Mannschaft machen oder sollen wir die Mannschaft machen, die spielen wird? Die realistisch ist. Okay. Also Neuer im Tor, ist klar. Rechts ist auch klar. Kimmich, der ist klar. Links, natürlich. Was ist links? Was denkt ihr? Oder Moment mal. Da, wo der Daumen rechts ist. Du schließt ihr beide aus, dass wir mit einer Dreierkette spielen? Ja, ziemlich. Eigentlich schon, ich glaube, oder? Schon, dass Hector spielt. Ja, ich denke auch. Also Hector. Ich glaube, wir spielen mit einer massiven Verteidigung. Meinst du, dass Boateng fit wird? Das weiß ich nicht, ob er schon in der Vorrunde groß eingesetzt wird, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da Hummels und Süle die Innenverteidigung bilden. Also du würdest, weil aus meiner Sicht, da muss ich wieder vorsichtig sein, was ich so mitbekommen habe, ist, dass Rüdiger echt eine starke Saison gespielt haben muss. Ja. Würdest du den ausschließen, Pocho, Rüdiger? Nee, absolut nicht, weil er eben das gemacht hat. Er wird überall da in der Hinsicht total gelobt und ich kann es auch nicht jetzt sagen, dass ich das jede Woche gesehen hätte, aber soweit ich mitgekriegt habe, hat er ja auch ziemlich durchgespielt. Und Ich würde dann jetzt auch Rüdiger nehmen, ja. Das, was und er ist auch so ein Lieblingsguy von Löw, glaube ich. Aber ist aber schwarz, Pocho, ne? Musst du mal mitbedenken. Ach, ist er das? Ist mir noch nie aufgefallen. Ich achte auf sein Fußballspiel. Was für Süle spricht, ist natürlich auch doof für Rüdiger, dass er so einen deutschen Namen hat. Den kann man schlecht falsch aussprechen für Löw, ne? Das ist richtig. Aber vielleicht, naja, Rüdiger auch. Ne? Rüdiger. Rüdiger und der Lieblingsfilm, ich habe es ja gesagt, auch nach Sprachnachricht, der Lieblingsfilm von Löw ist ja Castaway, ne? Was für Süle spricht, ist natürlich, dass du hinten mit Neuer und hast du mit Hummels und Kimmich, dann auch noch Neuer Kimmich, ja. So ein Bayern-Ding da hinten starten hast könntest. Hast du ja immer. Hast du doch immer eigentlich, oder? So ja, aber das ist schon, denke ich mal, eine Ansage, wenn halt einfach die drei hinten in der Abwehr spielen, die jetzt, sagen wir, den Großteil der Bayern-Saison zuletzt auch bestritten haben. Könnte sein, dass man vielleicht in diese Richtung geht, so ein Stück weit da nicht noch Unruhe zu bringen, weil Boateng ja dann schon fehlt. So gut, jetzt. Ich glaube, mit Hummels, Hector, Kimmich und oder, also dann Süle oder Rüdiger. Ich glaube, ich tendiere ein bisschen mehr zu Rüdiger. Okay, also ich würde mir Rüdiger wünschen, aber vermute Süle. So, jetzt wird es ja interessant im Mittelfeld. So, da hast du im Endeffekt aus meiner Sicht Khedira gesetzt, nach dem Spiel gegen Österreich. Spielen sowieso. Spielen wir mit zwei Sechsern oder was? Oder mit einem Sechser einen ein bisschen davor? Ich denke so, ja. Ich denke, dass der Khedira den Sechserposten so einnehmen wird und davor, ich kann mich festlegen, wird Groß so ein bisschen der Strippenzieher. Ja, absolut. Absolut. Gar keine zwei Meinungen. Also Groß ist der sicherste Spieler unter Löw jetzt im Moment. Der ist unantastbar. Ich finde fast Khedira, ich habe die Zusammenfassung nur gesehen bei dem Spiel, aber das, was ich da gesehen habe, da wirkte Khedira enorm stark. Also da war ich echt überrascht. Beide gesetzt ist. Ja. Hast du auch den Eindruck gehabt? Du hast ja gesehen. Khedira war nicht der Einäugige unter den Blinden. Er ist natürlich auch auf einer Position vertreten, wo man nicht so glänzen kann, aber er hat schon gute Pässe gespielt und wirkt auch schon sehr, sehr resolut und also gegen Khedira und Kroos spricht gar nichts. Die sind gesetzt, die beiden. Beide. Okay. Dann haben wir noch... schlecht für Gündogan natürlich. Hat aber auch schlecht gespielt. Ja, der interessiert mich nicht. Der ist bei mir irgendwie jetzt nicht wegen dieser Nummer da mit Erdogan oder so, aber ich weiß auch nicht. Ich flippe da noch nicht so aus bei Gündogan. Also, ich weiß auch nicht. Es war bei Dortmund, als er in Dortmund gespielt hat, auch schon irgendwie so, dass ich immer gemerkt habe, der ist schon sehr gut, aber so richtig umgehauen hat er mich nie. Ich weiß auch nicht warum. Klicke ich nicht mit Gündogan. Ja. Gut. Auch vielleicht so ein kleiner, auch ähnlich. Sieht man bei The Zone immer starke Aktionen bei City. Nationalmannschaft geht so. Jetzt haben wir ja vier Offensivspieler. Die würde ich als Paket nehmen, weil da ist, denke ich mal, viel Variation möglich. Also da kannst du jetzt nicht direkt sagen, ja, wir spielen jetzt hier mit Özi zentral. Du kannst schon da viel rumschieben nochmal, gerade über die Außenposition und Özi vielleicht ein bisschen defensiver auch spielen lassen, vielleicht ein bisschen offensiver. Also da ist viel möglich. Deswegen würde ich einfach mal vier Offensivspieler jetzt nehmen. Also für mich ist die erste Frage natürlich, wer ist im Sturm? Werner wäre meine erste Option, aber ich würde es irgendwie nicht ausschließen, dass der mit Gomez spielt. Mhm. Nee, gerade auch gegen Mexiko, also natürlich auch kleine Spieler, ne? Ist gar nicht so dumm mit Gomez. Ich weiß, die sind immer bissig, die kämpfen bis zum Umfallen und du brauchst halt schon irgendwie so einen Moment, um da mal ein Tor zu schießen. Dann kann es halt sein, dass du dann ein paar mehr danach reinmachst, aber ich glaube nicht, dass es so ein Gegner ist. Ich kenne da auch nur den Fabian. Ja. Ich kenne auch nur den Marco Fabian von Frankfurt und den anderen Frankfurter, Camacho oder wie er heißt. Der andere Frankfurter ist ziemlich geil da, der ist gut. Ja, weiß nicht. Pocho, was denkst du von einem Sturm? Werner. Ja, es kommt immer da auf den Gegner ein bisschen an, glaube ich. Es kommt ja dann auch darauf an, wie sie dagegen vorgehen würden. Ich würde mal sagen, in der Vorrunde auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass auch ein Gomez mal von Anfang an spielen kann, wenn halt der Gegner es zulässt, beziehungsweise das gegnerische System es zulässt. Also ich würde, ich mache es ganz kurz. Ich würde mit Reus, Müller und Werner und Gomez spielen. Reus und Müller auf jeden Fall. Ich glaube aber, das kann man noch variieren. Ich glaube aber, dass Draxler spielt. Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, wenn er fit ist, ist Reus da gesetzt und Müller auch. Glaube ich. Ich hoffe es, aber irgendwie glaube ich, dass Draxler. Ich habe auch nur Bock auf Thomas Müller, auf die Interviews nach dem Spiel und so, da habe ich Bock drauf. Du kannst ja kommentieren. Ich werde nicht viele Spiele sehen können. Ja, das stimmt leider. Ich finde halt die Überlegung, dass man praktisch Werner als Vogel frei da vorne irgendwie rumrennen lässt, finde ich gar nicht so, ich weiß nicht, ich finde die gar nicht so doof. Ich mag das eigentlich. Hinter Gomez meinst du so? Ja, so. 11. So einfach so, lass den mal rumrennen da. So. Weil ich weiß nicht, ich glaube, dass du kannibalisierst dich da sehr, wenn du mit Gomez und mit Werner spielst. Du brauchst einen Faktor A oder B. Den Gomez da reinzuwerfen als Kante ist immer gut und den Werner als spielenden, aktiven, dynamischen Stürmer reinzuwerfen ist auch immer gut. Beide gleichzeitig zu spielen, dann hast du halt kein Element mehr, was du nachlegen kannst. Weißt du, was ich meine? Ja, da hast du recht. Du hast ja wirklich keinen anderen Stürmer dann mehr. Stimmt, ja klar, der Petersen ist zu Hause und sonst haben wir keinen Stürmer mehr gehabt. Jetzt denkt sich der Jogi wahrscheinlich auch, hätte ich mal den Sandro mitgebracht. Ne? Ja, der wollte sich ja entschuldigen. Ja, klar. Es ist ja gescheitert an dieser Rezeptionistin, die mit der war ja wirklich nicht zu reden. Naja, gut, sei es drum. Nee, es liegt bei mir natürlich wirklich daran, dass ich den Özil da absolut nicht im Team haben will. Den komme ich einfach nicht klar. Der hat mich zu oft. Was haltet ihr von Reus als Zehner? Wenn Özil dafür draußen bleibt, nehme ich's. Ja. Ja, aber ich glaube, Reus würde sein volles Potenzial wirklich nur über die Außenbahn ausspielen. Ja, eher Draxler dann. Also eher Draxler als Zehner als Reus. Genau, ja, genau. Draxler als Zehner, geht das? Also, ja, hat er ja schon gemacht, ja. Kannst du wirklich machen. Okay. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich bin gespannt, wie gesagt, ich muss mich dann auch irgendwie finden in diesem Turnier. Bis jetzt freue ich mich nur auf Kolumbien, gerade nach diesem großartigen Telefonat. Bin ich ein richtiger, guck mal gleich, ob ich nachher so ein Trikot bestellen kann, kurzfristig. Und dann geht's von Kolumbien, dann geht's ab. Mhm. Ja, jetzt Dieter der Woche, jetzt wird's schwierig. Erstmal müssen wir natürlich sagen, jetzt muss ich aber ganz weit hier in die Vergangenheit reisen, wer beim letzten Dieter der Woche, das weiß ich nämlich. Ach, das stimmt, das war die Nummer, ja, richtig. Prinz Boateng, wer hat den nominiert? Was war denn das nochmal? Ich hab den nominiert, ja. Finde ich unverständlich, dass sie den großen Iniesta alle nicht gewählt haben. Für was habe ich den nominiert? Ach genau, das war DFB-Pokal. Ja, ich bin schon völlig raus aus der Szene. Ich habe die letzten Voting-Stunden nicht mehr mitbekommen, aber ich, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, der Pocho darf wieder als Erster. Guck mal nach. Pocho, hast du überhaupt schon jemanden? Ja, ich habe da jemanden im Kopf. Okay, weil ich habe noch überhaupt niemanden, deswegen kommt mir das ganz zu passe, dass ich als Letztes da... Dass wir jetzt einen Moment nachdenken. Also dann, Felix Weyer wurde mit 28% auf den dritten Platz gewählt, der ewige Iniesta mit 30% auf den zweiten und Prince Boateng mit 42% auf den ersten Platz. Also Pocho, wer wird dein Dieter der Woche? Ich befürchte, er nimmt dasselbe. Ich habe da mir jemanden gesucht und zwar jemanden, der es einfach verdient hat, wenn er schon nicht berücksichtigt wird, so wie er es verdient hat, wenigstens die Krone und den Pokal zu kriegen. Und darum nominiere ich Marc-André Ter Stegen zum Dieter der Woche, weil er bis jetzt noch ziemlich still gehalten hat für das, was er gerade in die Fresse geschlagen gekriegt hat, nachdem er die Mannschaft komplett durch die Quali gebracht hat und jetzt einfach mal auf die Bank gesetzt wird. Ja, es gab heute, glaube ich, ein Interview mit ihm, wo er da so ein bisschen, wie man es halt so kennt, so, ja, natürlich ist man enttäuscht, aber wir wollen jetzt der ganzen Mannschaft, die ganze Mannschaft dabei unterstützen, den Titel, so blablabla. Wenn man den gesagt, das ist auch ehrlich. Sagt er einfach, das ist ein Arschloch, der Neuer, der kommt, ja, macht hier einen Dicken, der Affe, mit seiner schwuchteligen Scheißart und labert hier einen von wir sind das Team, wir sind die Mannschaft. Nee, du bist eine Nutte. Du hast nicht gespielt, du hast gar nichts gemacht, du Hampelmann. Verpiss dich, so hätte ich es gesagt. Auch eine schöne Aussage, ja. Meinst du, das wäre ein bisschen blöd angekommen? So in der das wäre vielleicht too much. Vielleicht wäre das too much. Ja, vielleicht liegt es daran, dass ich nicht bei der WM dabei bin. Dass ich dann das, eher das, das eine oder andere, er ist eine blöde Nutte, vielleicht zu viel. Ich bin einfach so enttäuscht, mir geht das auf den Sack. Ich finde, das geht nicht. Du kannst sowas nicht machen. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, aber das geht nicht. Du kannst nicht einen Spieler, der ein komplettes Jahr nicht gespielt hat, einfach mal wieder so ins Tor stellen und so zu tun, als wäre nichts. Vor allen Dingen, wenn du absolut gleichwertigen Ersatz hast. Wir reden doch hier nicht von Messi wie vor 4 Jahren bei Argentinien, den du irgendwie durchschleifen musstest. Sondern wir haben hier einen Torwart, der mindestens genauso gut ist. Und ich finde, das geht nicht. Punkt. So. Und da soll sich der Löw mal schämen. Heute bin ich aber auch destruktiv. Jetzt bin ich, ne? Hört man das Rasengemäher? Bei mir kommt nein, hier kaum. Ich habe 3 Unwetterwarnungen, also hier geht's heute noch ab. Naja gut, das ist natürlich jetzt super. Wie sitzt du jetzt mit deiner Pfeife auf so einem Rasenmäher oder was? Nee, ich sitze hier in unserem Wohnzimmer und habe alle Fenster auf, weil ich hier drin Shisha. Aber jetzt wird hier auf dem Traktor wird hier... Na, dann machen wir es schnell. Das ist ein Quadratmeter Grundstück natürlich, ist mäht. Ja, das muss ein, genau. Ist das Forrest Gump, der da auf der über das Spiel fährt? Ja, nur ein Dumm. So, wer ist denn dein Dieter der Woche? Mein Dieter der Woche? Ich komme natürlich nicht über rationale Gründe wie Pocho, der einfach recht hat mit seinem Pick. Ich komme über die Emotion. Oh. Und ich spreche da wieder den Hörer an. Und vor allen Dingen spreche ich so den Abonnenten an. Es ist so erbärmlich. Wie sie immer in Staub schmeißt. Das sind Gefühle, Ricky. Ich sage nämlich zu meiner Tochter nicht, so einen Quatsch machen wir nicht. Ich bin ein gefühlvoller Mensch und sage, warte mal, jetzt noch mal ein Fenster lang, dass wir das noch mal mithören. Kannst du noch mal winken, bitte? Nee. Du guckst gerade richtig abgefuckt, ne? Ja, das ist richtig. Ich merk das an deinem Kreuzband, wie du dich gerade zurückhalten musst und wie an deinem Hals jetzt gerade wirklich so die Schlagader so richtig pocht gerade. Das kotzt dich gerade richtig an. Wer mag schon seine Schwiegermutter? Also, muss man ja mal sagen. Ach, die sitzt auf dem Traktor bei dir? Ja. Na gut. Nee, weil hier ist morgen so eine große Geburtstagsgeschichte und man hätte mich einfach fragen können, ob ich den Rasen mähe jetzt noch vor dem großen Fest. Aber wurde nicht getan, jetzt machen wir es selber. Und vielleicht wolltest du einfach mal einen Trecker fahren. Ja. Ich komme wie gesagt über die Emotionen und nehme natürlich, und Ricky, schreib bitte, ich hasse Sky. Also ich hasse Sky ist dein Pick. Ja. Gut. Ich hasse Sky. Sky Q oder nur Sky? Nee, nur. Ich hasse nur Sky. Sky Q habe ich ja nicht, weiß nicht. Soll ich sagen, ich hasse nur Sky und nicht Sky Q oder nur ich hasse Sky? Ich hasse Sky. Mein Vater hat ja jetzt Sky Q. Hat er ja? Ja. Als ich ihn fragte, was er denn damit nutzen könnte, sagte er mir, weiß er noch nicht. AD. aber mein Vater ist in der Hinsicht auch ein bisschen neu in der Materie. Neu halt. Ich nominiere. Und zwar mit voller Inbrunst. Den einzig wahren. Den großartigen. Den Unterschiedsspieler, den wir hatten für diese WM. Leroy Sané. Da kommt ein Spieler, der nach England wechselt. Sich loslöst von diesem Pott. Ja, von Schalke. Sagt dann, nein, ich möchte hier nicht versauern. Ich möchte hier nicht ewig irgendwie ja mal in der Euroleague kicken und mich anspucken lassen von irgendwelchen Rowdies auf dem Rängen. Nee, ich gehe den Weg nach Manchester. Ich gehe zu City, ja, zu den ganz Großen und lass mich da tragen von einem der besten Trainer, die jemals diesen Planeten bewohnt haben, nämlich Pep Guardiola. Und der macht mich groß. Und das hat er gezeigt. Das ist ein Spieler, der gewachsen ist. Und zwar nicht von Jahr zu Jahr, sondern in der letzten Saison von Minute zu Minute. Oder wie Taifun Korkut sagen würde, von Sekunde zu Sekunde. Und dann kommt dieser Spieler mit seiner Brillanz, macht sich die Haare schön, extra für das WM-Trainingslager. Ja. Bringt sich einfach in Sahne-Szene, in Sahne-Szene. Und dann muss er, ja, da holpert es noch ein bisschen. Ist ja jetzt hier spontan überlegt. Und dann muss er sich von so einem Bürsten-August, der da sitzt mit so einer komischen Blödheitsfrisur, die er seit 100 Jahren trägt, muss er sich da so abwatschen lassen und wird nach Hause geschickt und wird vertröstet, dass er ja auch mit 153.000 Jahren noch bei der Weltmeisterschaft spielen könnte. Nee, sage ich dir, so nicht Joachim Löw. So läuft's nicht. Ich gebe hiermit meinen Fanclub-Ausweis für den DFB-Pokal-Fanclub oder wie die heißen ab. Ich gehöre nicht mehr zu diesem komischen behinderten Adler mit seiner scheiß Klubschaugen-Gesichtsnase und wie er da rumrennt. Ihr könnt mich nämlich mal, Arschlöcher, Leroy Sané ist nominiert. Das kam von Herzen, ja. Ja, beim nächsten Mal überlege ich vorher, wenn ich rede. So, heute war es für mich irgendwie schwierig, weil diese Hitze ist auch nichts für mich. Deswegen hast du da wirklich 27 Grad bei dir oben? Ja, morgens um 5 in der Bude. Ja. Jetzt wahrscheinlich 57. Ich habe im Moment 22. Gott sei Dank habe ich nur WLAN, weil sonst würden die ganzen Leitungen wegschmelzen. Deswswegen war ich übrigens dafür, dass wir Freitag das Nationalmannschaftsspiel kommentieren, was ja leider nicht geklappt hat, weil da muss man nicht so viel denken. Das hilft. Na gut, also abgestimmt wird ab morgen 15:30 würde ich sagen. Ja, 15:30 Freitag, 15:30, das wäre der 8.6. Da machen wir mal so ein, ich weiß ja nicht, wann wir das nächste Mal senden. Wir wissen es ja selber nicht. Wir sind so ein bisschen darauf angewiesen, wann der Chris Zeit hat. Unser kleiner feuchter Schlüppertraum. Ja, ich hab WLAN. Ich habe WLAN in der Behausung. Du brauchst ja noch einen Platz. Wurde dann auch. Ja, ich nehm Claudette mit in Urlaub. Das finde ich schön. So, und richtig cool wäre es natürlich, wenn wir spätestens nächste Woche Sonntag das Nationalmannschaftsspiel irgendwie miteinander gucken könnten. Das wäre für mich fast schon schön. Wir müssen aber nicht unbedingt Deutschland gucken, wir können auch andere Mannschaften verfolgen. Also wir wissen nicht, wann wir wieder kommen, aber wir kommen irgendwann wieder. Das können wir ja festhalten. Ich denke auch, ja. Ich denke auch, ganz wichtig für euch ist jetzt, normal bettle ich ja nicht, ja, aber jetzt reicht's mir. Ich habe mich hingesetzt und habe über Stunden diese scheiß Patreon-Seite gemacht. Nicht etwa, damit ich Geld bekomme, sondern Wertschätzung. Mir ging es nicht ums Geld. Ich möchte hier nicht reich werden mit dem Projekt. Wenn ich reich werden wollen würde, würde ich in der Zeit arbeiten gehen und keine Podcasts aufnehmen. Aber nein, ich habe Spaß, mich mit den zwei Pappnasen da aus Grevenbroich und aus Langenhagen zu unterhalten. Das ist für mich ein Mehrwert. Aber die Seite, die habe ich trotzdem gemacht. Und da habe ich mir richtig Mühe gegeben, habe mir ein paar Texte ausgedacht und schöne Goals hingeschrieben. Und dann gibt es gar keinen, der da mal draufklickt für einen Euro. Das ist ja nur wirklich nicht zu viel verlangt. Ein Euro. Für einen Euro, was, das kriegst du da heutzutage schon noch. Hier kriegst du einen kompletten Podcast und ein gutes Gefühl dabei. Also, geht mal auf patreon.com. Da hätte man sich vielleicht vorher was aufschreiben können. patreon.com/Dietercast, glaube ich. Ja, und drückt doch mal auf Become a Patreon. Das könnt ihr dann auch mit PayPal bezahlen. Und da kommen wirklich, da kommt ein Euro an bei uns. Wenn ihr da einfach mal so einen Euro raushaut, ja, wenn jeder Hörer hier einen Euro raushaut, jeder, der hier mithört, ja, kann ich mir morgen. Hätten wir mal schon fünf. Ja. Dann ist die bunte Tüte durchfinanziert. Ja, ich wollte gerade sagen, kann ich mir morgen wieder Sky leisten, wenn ihr jeder mitmacht. Ja. So. Also das muss nun wirklich mal an dieser Stelle sein, Leute. Das ist doch kein Spaß hier. Wir machen das doch nicht für uns. Das ist doch kein Spaß. Nee. Ja, da müsst ihr auch mal, ihr sitzt hier jeden verschissenen Tag, hört unsere Podcasts, ja, und was kommt von euch? Nichts. Was seid denn ihr für Affen? Mal ganz ehrlich, kannst du nicht hinsitzen und immer nur darauf warten, dass man mit irgendwas bedudelt wird. Dann entabonniert bitte jetzt. Wer nicht spendet, der kann gleich entabonnieren. So, das ist einfach, nee, das, ich finde nämlich, das ist so eine Art, wie sagt man dazu, das ist so ein selbstreinigender Prozess. Es dürfen hier nur Leute zuhören. Wie ein Abstieg, das ist wie ein Abstieg. Ja, genau, die Patrioten sind. Nur die dürfen hier mitmachen. Und alle, die jetzt, ihr hört illegal, ja, da gucke ich hier gerade auf dem Server so, das kann ich alles nachvollziehen. Also das gucke ich mir ganz genau an, das so geht's nicht. Also nur Leute, die spenden, dürfen hier hören, das ist ein Exklusivprodukt, abschalten. Dieter stand für, sag ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt.